because our Jungs alle der Check mit Go. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. War das klar und deutlich? Und da ist er, der Communio Podcast. So alles bla bla bla ist das doch. Alles bla bla bla ist das. Hallöchen zur neuen Folge des Communio Podcast, Folge 232. Und wir sind hier nach der Länderspielpause da. Ich bin aus dem Urlaub zurück und wir haben direkt ein Kracherwochenende vor uns mit dem ein oder anderen sehr, sehr heißen Duell. Und gerade für das Topspiel am kommenden Samstag, wo Borussia Dortmund den FC Bayern München empfängt, gibt's natürlich keinen besseren, um ihn sich hier dazu zu holen, als unseren guten Tim. Hallöchen. Ja, moin. Vor dem Spiel, ja, da bin ich doch gerne im Podcast. Also vorm Spiel, ja, nächste Woche dann nicht mehr so gerne wahrscheinlich. Mal schauen. Na, kommt so ein bisschen drauf an. Ihr habt ja zu Hause, also ihr spielt zu Hause. Also wenn ihr euer Heimgesicht da zeigt, da könnte durchaus was gehen. Das stimmt. Ja, ich nehme mal was vorweg, was ich sonst erst mal im Spiel sagen wollte. Aber ich habe wahrgenommen, dass die BVB-Verantwortlichen ja mega optimistisch sind. Also Lars Ricken hat ja gesagt, er glaubt ja auf jeden Fall, dass der BVB das gewinnen wird. Ich sag mal jetzt, als jemand, der viele Spiele zwischen Dortmund und Bayern gesehen hat in den letzten Jahren, kann ich seinen Optimismus jetzt nur bedingt teilen, auch wenn das letzte Spiel auswärts gewonnen wurde, aber weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht so reingehen, dass ich sage, also das wird auf jeden Fall was, das sehe ich jetzt nicht unbedingt, aber schauen wir mal. Ja, es wird auf jeden Fall schwer, so wie die Bayern momentan in Form sind, aber wird auf jeden Fall ein richtiger Kracher werden. Wir haben noch ein paar andere sehr, sehr spannende Partien. Die Aufsteiger duellieren sich am Freitag schon. Wir haben sehr viele Partien, wo die in den letzten Jahren eher schlechtere Mannschaft aktuell in besserer Form ist, wo das Aufeinandertreffen sehr, sehr spannend werden könnte. Also ich glaube, es wird, auch wenn vielleicht die Namen nicht immer so geil klingen, doch ein richtig spannendes Wochenende. Es wird mal wieder richtig Spaß machen. Das war, zuletzt habe ich immer mal so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Wochenenden werden ein bisschen langweilig. Es ist ein bisschen viel Einheitsbrei, einseitige Dinger. Aber jetzt, ich glaube, dieses Wochenende könnte einiges dabei sein, Tim. Ja, ich freue mich drauf. Ich finde auch, neben dem BVB kann man sich doch einiges angucken. Es tut sich was in der Liga. Jetzt gibt es ja auch die ein oder andere Frage. Es gibt schon neue Trainer. Beim einen oder anderen steht es vielleicht noch bevor. Daher schauen wir mal, da könnte das Wochenende auch noch was bringen. Reden wir gleich noch drüber. Und dann kommen wir doch direkt zu unserem Tagesprogramm. Und wir haben beim Hörer der Woche, muss ich ein bisschen was nachreichen. Das hat der Flo in der Länderspielpause versäumt. Aber es ist so eine schöne Geschichte. Da müssen wir auf jeden Fall hier im Nachhinein reingehen. Und zwar der Kritiker 123 hat uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen und hat uns erzählt, nach rund 15 Jahren habe ich durch euch mit alten Klassenkameraden wieder zusammengefunden, mit denen wir schon zu Schulzeiten gezockt haben. Das ist eine richtig schöne Sache. Ich freue mich sehr, dass du unseren Podcast hörst, dass du uns bewertet hast. Vielen Dank und sehr cool, dass ihr da zusammengefunden habt wieder. Communio verbindet. Auf allen Ebenen, genau. Und dann kommen wir zur nächsten Kategorie, und zwar der Frage der Woche, beziehungsweise in dieser Woche haben wir die Fragen der Woche. Wir sind nämlich gleich dreifach am Start, machen das ein bisschen ausgedehnter für euch und fangen an mit jemandem, der wahrscheinlich irgendwie hier bei mir aus der Nähe kommt. Ja, Männer, grüße euch. SGE 1899 FFM hier. Vielen Dank erstmal für den geilen Podcast. Ich höre jede Folge, freue mich jetzt schon auf morgen. Ich habe eine Frage und hierbei geht es gar nicht drum, den Vergleich zu ziehen zwischen zwei Spielern. Ich würde ganz gerne wissen, was würdet ihr mit Šeško machen, wenn ihr ein Angebot für 14,5 Millionen habt? Das ist Stand heute eine 500.000 drüber. Und was würdet ihr mit Tabakovic machen, wenn ihr ein Angebot für 4,6 Millionen habt? Das ist aktuell 0,9 Millionen über dem Marktwert. Die Herren Šeško und Tabakovic, da würde mich eure Einschätzung einmal interessieren. Würdet ihr die halten weiterhin aktuell oder würdet ihr sagen, komm, nimm die Kohle mit, bei beiden hätte ich gut Gewinn gemacht. Danke euch. Tschö. Ja, Tim, können wir meinem Eintracht-Kollegen da helfen? Was würdest du mit Šeško und Tabakovic machen? Ja, für mich ist Šeško gerade ein schwieriger Fall. Ich bin eigentlich ein Fan von ihm. Das ist, der hat ja auch schon gezeigt, dass er ein Torjäger sein kann, wenn man sich da vor allen Dingen an die Endphase der letzten Saison erinnert. Aber jetzt gerade steckt Leipzig da in so einer schwierigen Situation und er geht einfach mit unter. Es ist noch nicht seine Saison. Also auch wenn ich ihm zutraue, dass da irgendwann der Durchbruch kommt, tendenziell würde ich aktuell doch das Geld mitnehmen. Man bekommt da sicherlich andere Stürmer für, die sicherer punkten als er. Tabakovic würde ich hingegen eher halten, wenn man jetzt sieht, neuer Trainer ist da und im ersten Spiel unter Ilze hat er in der Startelf gestanden, hat jetzt zwar keins der vier Tore gemacht, aber wenn er jetzt nochmal die Gelegenheit bekommt, nach dem Sieg wieder zu starten, vielleicht auch ein Tor zu machen, dann kann da durchaus noch ein bisschen was im Marktwert nach oben gehen. Daher wäre jetzt, glaube ich, ein Zeitpunkt, wo ich ihn eher nicht abgeben würde, sondern nochmal mindestens eine Woche abwarten würde, was sich bei Tabakovic so entwickelt. Ja, stimme ich dir zu, zumal Tabakovic zwei Großchancen verpasst hat. Ist natürlich schlecht für die Comunio-Punkte, deswegen hat er auch 0 Punkte geholt. Heißt aber auch, er hatte zwei Großchancen, also er hätte zweimal knipsen können. Und eigentlich ist Tabakovic ein relativ guter Abschlussstürmer. Würde ich erwarten, dass er vielleicht in nächster Zeit den einen oder anderen auch mal im Tor versenkt. Zumal Berisha nach Einwechslung jetzt auch keine Granate war. Also hat auch nicht ganz so gut funktioniert. Und dann ist zwar ein neuer Trainer, aber gerade im Verein hängt das mit Berisha, dass der da so ein bisschen Stunk gemacht hat, wahrscheinlich trotzdem noch so ein bisschen hin und her. Also auch da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, Tabakovic würde ich auch halten. Und bei Šeško, jetzt in der Champions League hat sogar Silva gestartet an der Seite von Openda. Also ich bin auch sehr, sehr unsicher, wie es da aktuell aussieht. Ich glaube, der könnte in nächstes Jahr eher ein bisschen auf die Bank rücken, weil sich ja Openda und Šeško auch in der Vergangenheit, auch letzte Saison schon nicht so gut ergänzt haben. Also das ist, die beiden funktionieren nicht ganz so gut zusammen. Die brauchen eher einen Stürmer, von dem sie wegspielen können quasi. Das sind sie beide nicht unbedingt. Und Openda ist halt klar in der besseren Form. In der Zeit, in der Šeško halt auch einfach sehr viel geknipst hat, hat das dann trotzdem funktioniert. Aber im generellen Spiel, ich weiß nicht, ich glaube, für das Angebot würde ich da tatsächlich sagen, mach's gut. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Kommen wir zur nächsten Frage, die ist ein bisschen ausweitender. Und zwar haben wir den guten Pauli da. Gute, liebes Comunio-Podcast-Team, Pauli aus Echzell. Ich wollte mich erstmal bedanken dafür, dass ihr jede Woche einen Podcast rausbringt. Ich höre den jetzt circa seit der Sommerpause dieses Jahres und freue mich ja jeden Mittwoch drauf. Würde ich mich erstmal für bedanken. Ich bin jetzt noch 9 Millionen minus, kann 5 Spieler verkaufen. 3 davon müsste ich halten, ansonsten müsste ich Xavi Simons aufstellen und er macht ja keine Punkte, weil er noch verletzt ist. Die 5 Spieler sind dann Nico Schlotterbeck, Eric Smith, Luke Helati, Justin Diehl und Garcia von Leverkusen. Und da wollte ich mal fragen, wenn ihr da so verkaufen würdet. Ja, wie sieht's aus, Tim? Wo bist du da bei den 5 genannten Namen? Wie baust du dir da 9 Millionen Miese ab? Tja, gute Frage. Also, das ist eine komplexe Aufgabenstellung. Definitiv halten, würde ich sagen, wären bei mir jetzt aktuell Smith und Garcia. Weil Smith ist grundsätzlich einer der besten Verteidiger. Da kommen wir vielleicht auch im Laufe des Podcasts nochmal drauf. Garcia hat jetzt gerade eben hohe Einsatzchancen bei Leverkusen und befindet sich auch ein bisschen im Aufwind, hat in der Champions League getroffen. Daher wäre jetzt vielleicht auch ein doofer Zeitpunkt, um ihn abzugeben, weil dann noch Marktwertsteigerung drin ist. Klar, Schlotterbeck mag ich als BVB-Fan grundsätzlich auch. Kelati und Diehl haben in der aktuellen Situation auch durchaus Chancen, ihren Marktwert zu steigern. Deal wegen des Personalmangels in Stuttgart, Kelati, weil er aus einer Verletzung kommt. Ansonsten erwarte ich von denen punktemäßig vielleicht nicht ganz so viel von den anderen. Es sei denn, du als Kiel-Experte würdest vielleicht sagen, Kelati, da kommt was ganz Großes. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Er ist schon ein sehr, sehr spannender Spieler, der ja auch ein bisschen überraschend für viele. Also er kam von Hoffenheim aus der 4. Liga, aus der Regionalliga. Und hat überraschend schon relativ viel gespielt Anfang der Saison, aber war dann lange verletzt und wird auch am Wochenende noch ausfallen. Das macht es ein bisschen schwierig, weil er halt wirklich keine Option ist. Und ja, also ich kann da direkt schon reingehen. Ich tendiere beim Rest auch zu dir. Smith würde ich auf keinen Fall abgeben. Garcia für mich auch nicht zu verkaufen derzeit eigentlich. Und dann, es ist ein bisschen schade, weil er auch wirklich sehr, sehr gut ist. Aber es ist halt gerade mit der Kelati-Verletzung, ist Schlotterbeck zu verkaufen deine einzige Möglichkeit. Der bringt 9,47 Millionen Marktwert. Alle anderen, Smith 7,6. Kelati ist bei 500.000. Deal bei 3,36 und Garcia bei 6,6. Du kommst nicht ins Plus, weil Kelati spielt nicht. Und dann kannst du halt eigentlich nur Schlotterbeck abgeben. Es sei denn, du sagst, du willst irgendwie dann, wenn du Kelati, Deal und Garcia alle 3 verkaufst, hast du so 1,5 Millionen, kannst du nochmal neu suchen. Aber auch da würde ich aktuell nicht dazu tendieren. Also ich glaube, ich würde dann so schwer es ist, aber am Wochenende, wir haben es gerade schon angesprochen, auch gegen die Bayern, ist ein Boomer-Bust-Potenzial, ne? Wenn die Bayern da irgendwie in ihrer aktuellen Offensivphase draufhauen und ballern da drei Tore rein, wird es punktemäßig für Schlotterbeck auch nicht so gut ausgehen. Bin ich ja, dann eher beim Verkauf von Nico Schlotterbeck. War auch, genau, wäre auch mein Gedanke. Da hast du, musst du nur einen von den fünfen loswerden und hast dann ein bisschen Plus und hast aber immer noch dann eben auch Leute dabei, die dir jetzt in Zukunft noch mehr Marktwert bringen. Ja, und Schlotterbeck, ja, gegen Bayern. Also für mich ist das auch dann am ehesten, so schade es ist, der Nico, der weg muss. Ja, sind wir uns einig und haben noch eine dritte Frage direkt vom guten Marvin. Hallo, liebes Communio-Podcast-Team, hier ist der Marvin. Ich habe mal wieder eine Frage. Und zwar, ich konnte mein Team ein bisschen aufwerten, meiner Meinung nach, konnte mir in den letzten Tagen Tim Kleindienst, Tom Bischoff und Cassie von Mainz holen. Bin dadurch jetzt ein bisschen ins Minus geraten und hätte da drei Spieler im Kader, die mich wieder ins Plus holen würden beim Verkauf jeweils. Und da wäre es einmal Matthias Ginter, Kampel von Leipzig oder Rieder von Stuttgart. Wen würdet ihr verkaufen von den dreien? Wer hat den sichersten Stammplatz oder vielleicht den unsichersten Stammplatz und wer holt wahrscheinlich die wenigsten Punkte von den dreien? Danke vorab und macht weiter so. Ciao. Ja, wie siehst du Startim bei der Dreierauswahl? Ginter ganz kurz 6,8 Millionen, Kampel 7,6 Millionen und Rieder 7,01 Millionen wert heute. Ja, erstmal Glückwunsch, weil Kleindienst, Bischof, Cassie, schönes Transfertrippel in einer Woche, kann man sagen, Team gut verstärkt, würde ich erstmal da vorausschicken. Ansonsten finde ich es mit die schwerste Frage bei den dreien. Ginter wirkt eigentlich normalerweise am sichersten gesetzt von den dreien, obwohl es natürlich jetzt auch aktuell nicht so gut läuft bei Freiburg. Deswegen da war jetzt auch meine erste Frage. Anfang der Saison hat es Rosenfelder ja gut gemacht auf der Position. Meinst du, Ginter muss jetzt doch ein bisschen zittern? Zittern muss auf jeden Fall. Also die Leistung von Ginter hat so ein bisschen nachgelassen. Er hat auch, also jetzt im letzten Spiel gegen Dortmund gab es ja einige Patzer in der Defensive und da gab es auch 1-2 von Ginter dabei. Ich glaube, wenn Rosenfelder in die Startelf stößt, dann vielleicht eher als Rechtsverteidiger, weil Kübler wirklich da von Gittens komplett auseinandergenommen wurde in dem Spiel. Aber ich glaube, Ginter wird jetzt am Wochenende noch starten, aber sicher ist da auch nichts. Also es ist schwierig. Ja, bei den anderen hatte ich noch gedacht, Rieder hat nur die Hälfte seiner Bundesligaspiele von Beginn an bestritten, die andere Hälfte als Einwechselspieler, zuletzt aber dann eben auch nach Einwechslung mal eine Vorlage gegeben. Das spricht dann auch wieder für ein bisschen mehr Spielzeit. Und Kampel scheint im Moment gesetzt, vor allem weil es bei Leipzig eben nicht läuft und Rose da eben auf eine gewisse Erfahrung und Stabilität setzen möchte im Zentrum. Auf Dauer ist Kampel aber schon derjenige, von dem ich am wenigsten erwarte. Irgendwie, er ist schon 34 Jahre alt. Die Konkurrenz ist da, die, auch wenn die jetzt gerade nicht überzeugt, das liegt aber vor allen Dingen daran, dass Leipzig generell einen schwierigen Moment erlebt. Ich glaube nicht, dass er auf Dauer da den Stammplatz behaupten wird, der Kampel. Daher, ja, tendiere ich ein bisschen zu Kampel, wenngleich Ginter auch, also ich glaube, am ehesten würde ich im Moment Rieder behalten. Da würde ich noch drauf setzen, dass da offensiv noch was kommen kann. Aber es ist für mich bei den dreien die schwierigste von den Fragen, die hier bisher gestellt wurden. Ich finde es spannend, weil Rieder ist tatsächlich für mich der, den ich am ehesten abgeben würde, glaube ich, von den dreien. Also ich sehe es wie du, ist sehr schwierig, aber also Kampel ist halt aktuell der Taktgeber bei Leipzig und ich glaube, der wird erstmal nicht rausgehen. Ginter wahrscheinlich auch eher Startelf und bei Rieder ist es halt, der hat jetzt ein gutes Spiel wieder gemacht gegen Bochum, aber dass er halt gegen Bochum trotz der Personalnot und man hat zwar, es war so ein Mischding aus Dreierkette und Viererkette, aber man hat situativ dann auch wirklich ein 4-4-2 gespielt, wo Wagnermann rechts außen gespielt hat, was ja Rieders Position ist. Auf der 10 hat Woltemade gespielt und nicht Rieder. Diehl hat auch sehr gut ausgesehen. Dazu kommt, kommen wir später nochmal drauf, Woltemade und Diehl dürfen in der Champions League nicht ran. Ihr wisst heute Abend wahrscheinlich schon mehr, aber ich würde erwarten, dass Rieder in der Champions League startet und am Wochenende Rieder dann die Pause kriegt wahrscheinlich. Und dann tendiere ich aktuell doch dazu zu sagen, am ehesten Rieder verkaufen, weil er dir kurzfristig am wenigsten Punkte bringt. Kommt auch halt auch wie immer so ein bisschen drauf an, wie groß die Community ist. Aber wenn du jetzt so drei so Hochkaräter, Kleindienst, Bischof und auch Cassie bekommen hast, wahrscheinlich nicht überragend groß, dann würde ich eher Rieder abgeben und schauen, dass ich da was Schöneres finde, weil ich, sieht aus, als wäre bei euch viel Fluktuation in den Kadern drin, wenn du in einer Woche drei Verstärkungen kriegst. Dann würde ich mich eher auf die kurzfristigen Punkte fixieren. Ja, ich stimmt, die Champions League muss man natürlich auch noch mit einbeziehen. Kann natürlich auch sein, ne, du sagst, es ist wahrscheinlich, dass er heute startet. Kann aber auch sein, wenn jetzt Rieder heute einen Doppelpack schießt, dass er dann im Zweifel dann eher, man sagt, am Wochenende bringt man ihn wieder. Also das kann auch wieder alles sich jetzt heute Abend noch komplett anders entwickeln. Ja, aber genau, also mir fällt schwer bei den dreien. Also ich würde, wenn ich eine Reihenfolge angeben würde, würde ich Rieder, Ginter, Kampel verkaufen tatsächlich. Also genau gegensätzlich zu dir, glaube ich. Mhm. Also zeigt ja schon, wie unterschiedlich es ist. Ja, also ich glaube, ich würde es halt wirklich davon abhängig machen, wie es bei Rieder heute Abend aussieht. Wenn Rieder spielt und gut spielt, dann kann man ihn vielleicht behalten. Dann würde ich eher Ginter oder Kampel abgeben. Wahrscheinlich, ja, es ist schwierig. Wahrscheinlich mit dem Geld kriegst du 1 Million mehr bei Kampel auch, ne? Ja. Ja, es ist hart. Kannst du würfeln am besten. Da stehst du jetzt als User vor einem großen Dilemma. Ja, also kannst du würfeln, ob du Ginter oder Kampel abgibst. Und wenn Rieder heute Abend nicht performt, dann wäre ich halt wirklich dabei zu sagen, dann ist Rieder für mich der klare Abgabekandidat. Okay, nach der intensiven und ausgedehnten Fragerunde wollen wir uns natürlich auch dem Spieltagswochenende zuwenden. Natürlich wieder mit allen Duellen der 12. Runde in der Bundesliga inklusive, ich muss es einmal sagen, auch wenn Flo es mir verboten hat, dem Klassiker am Samstagabend. ja, kann man von der Bezeichnung halten, was man möchte. Dritter gegen Fünfter, absoluter Knaller. Aus der letzten Saison Dritter gegen Fünfter. Ja, und im Anschluss schauen wir natürlich noch auf die Top 3 mit den besten Kauftipps für die Defensive. Die gibt es heute für euch. Aber beginnen wollen wir mit einem etwas anderen Klassiker. Man kann es den Nordklassiker nennen, den Aufsteigerklassiker. Alles ist klassisch diese Woche. Der FC St. Pauli empfängt am Freitagabend Holstein Kiel. Und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ein Novum bricht. St. Pauli wartet immer noch auf den ersten Heimsieg der Saison. Kiel wiederum auswärts noch keinen Dreier geholt. Spricht jetzt wieder alles für ein Unentschieden, kann man natürlich sagen, dann geht's halt Remis aus. Aber vielleicht bricht ja auch eine der Serien. Dazu kommt, dass die Kiezkicker zu Hause immer noch torlos sind. 5 Heimspiele gespielt, noch kein einziges Mal getroffen. Das dürfte der sehr anfälligen Defensive der Störche gefallen. Oder andersrum, die anfällige Defensive könnte den Kiezkickern gefallen, weil die Kieler endlich mal wieder zu Null spielen wollen. Die haben zuletzt doch einiges auf die Mütze gekriegt. Beim Personal sieht's vor allem beim FC St. Pauli richtig, richtig schlecht aus. Wirklich viele Ausfälle. Burchard, Zoller, Saad, Wagner, Metcalf, Banks, Seibt und Voll, alle raus. Wackelig auch immer noch Zwigala und Metz, die beiden Innenverteidiger, sind letztes Wochenende beide ausgefallen. Da ist David Nemeth in die Startelf gerückt. Beide jetzt fraglich, da wissen wir nicht, ob die kommen, wer da starten dürfte. Die Reihenfolge dürfte sein Metz, Zwigala, Nemeth. Wenn fit ist, dürfte der jeweils Höchste, der in der Reihenfolge steht, dann anfangen. Die Kiezkicker stehen eigentlich ordentlich da. Man hat schon 2 wichtige Siege geholt. Jetzt kann man den nächsten großen Schritt machen. Personalsorgen sind halt echt hart, es macht's schwer. Offensiv hast du kaum noch irgendwie was nachzulegen, halt auch zu der sowieso schon nicht ganz so starken, torgefährlichen Offensivreihe. Ein Sieg würde jetzt mal wirklich so ein bisschen Raum auch nach unten schaffen, zu den direkten Abstiegsplätzen zumindest. Man könnte sogar an Heidenheim vorbeikommen. Niederlage wäre halt bitter für St. Pauli, weil man dann nicht, also der Abstiegsplatz ist noch nicht in Gefahr, aber weil das Torverhältnis deutlich besser ist als bei Kiel, aber könnte sein, dass man da vielleicht punktgleich so ein bisschen richtig unten reinrutscht. Bei den Kielern fehlt immer noch Kleine Bekel natürlich. Johansson ist auch nicht fit. Bernhardsson immer noch kein Kandidat. Und wir hatten das Thema eben schon. Auch Kelati wird gegen St. Pauli nochmal ausfallen. Fraglich dafür aktuell niemand. Zumindest soweit es mir bekannt ist. Nach dem ersten Sieg gegen Heidenheim gab es ein Kampfspiel gegen Bremen. Und dann jetzt in Mainz war Kiel zum ersten Mal die Saison wirklich ein Auftritt, wo ich sage, das war durchweg schlecht. Wirklich gar nichts gewesen. Man könnte jetzt drüber diskutieren, ob das mit Magnus Knutzen zusammenhängt, der gelb gesperrt gefehlt hat. Aber die Diskussion behalte ich mir mit Flo für irgendwann auf. ja. Da habe ich auch nichts einzuwerfen. Das macht ihr mal unter euch aus. Ja, vor allem die Defensive war halt wirklich löchrig. Also gerade so die Ketten zwischen, die Räume zwischen den Ketten, wo halt normalerweise ein Knutzen zu Hause ist, waren wirklich groß, sehr, sehr schlecht gewesen. Das Spiel ist jetzt halt richtig wegweisend. Also genauso wie es für St. Pauli sehr wichtig ist, ist es auch für Kiel wichtig, den Anschluss zu behalten, in Punkten gleichzuziehen. man kommt halt, wie gesagt, nicht vorbei, weil das Torverhältnis eine Katastrophe ist, aber man kann wirklich ordentlich Punkte gut machen, wenn man gewinnt, steht man mit St. Pauli auf 8 Punkten, hat zum einen zu Bochum, wenn die nicht gewinnen, 6 Punkte, oder wenn die keine Punkte holen, 6 Punkte Abstand. Heidenheim auf dem rettenden Platz steht bei 10, Augsburg bei 12, Hoffenheim bei 12, also da könnte man jetzt richtig einen Schritt ran machen. Ein Unentschieden ist Pflicht, damit St. Pauli nicht wegzieht, aus Kieler Sicht. Also das wäre ganz, ganz bitter, eine Niederlage. Ein Sieg wäre schon sehr, sehr wichtig. Bei den Spielern können wir auch wirklich dahin schauen, was ich eben schon gesagt habe, Magnus Knudsen. Ohne ihn geht's einfach nicht. Also ich bin mir zu 100% sicher, dass der wieder in die Startelf rücken wird, weil das war wirklich im defensiven Mittelfeld eine Katastrophe ohne ihn. Obwohl man dann viel gewechselt hat. Also Gigovic kam rein, Holtby hat auf der 6 angefangen, Remberg hat dann 6 gespielt. Also man hat's einfach nicht zugekriegt. Dazu aus Comunio-Sicht 1,7 Millionen kostet er. 2,3 Punkte pro Spiel holt er. Ist auch ein sehr, sehr ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Kann man nichts mit falsch machen. Finn Porat und Benedikt Pichler, Porat bei 2,71 Millionen, Pichler bei 2,56 Millionen, könnten beide wieder in die Startelf rücken, da würde ich reingehen. Bei St. Pauli richtig spannend für mich, Manolis Saliakas, 3,27 Millionen, holt 3 Punkte im Schnitt, hat jetzt zuletzt ein richtig gutes Spiel gemacht. Sehr, sehr gute Leistung in Comunio. Und dann möchte ich euch noch verweisen auf meinen Comunio-Geheimtipp der Woche, den ich euch diese Woche einfach mal nicht verrate, sondern da sage ich euch einfach mal, schaut mal im Magazin vorbei und lest halt mal nach, wer mein Comunio-Geheimtipp aus dem Aufsteiger-Duell ist. Was den Ergebnistipp angeht, es wird schwierig. Ich habe schon gesagt, spricht irgendwie alles für ein Unentschieden. Aber ich bin unverbesserlich. Ich tippe auf meine Störche, also meine in Anführungszeichen, tippe 0-1. Ja, ich gehe natürlich dann auf das unvermeidliche Unentschieden, wenngleich ich damit ja zugleich hier mit meinem Tipp in St. Pauli auch das erste Heimtor zutraue. Schauen wir mal. Also ich sage, es wird ein 1-1. Würde mich bei der Kieler Defensive auch nicht überraschen, wenn St. Pauli da dann die erste Bude macht. Kommen wir zum nächsten Klassiker, der Kommerzklassiker, der Plastikklassiker. Nachdem wir letzte Woche das El Plastico zwischen Hoffenheim und Leipzig hatten, können wir jetzt Energy Drink gegen Autos spielen. Leipzig spielt gegen Wolfsburg. Richtige Kracherwochen für die Leipziger auf jeden Fall. Ja, vor allem fantechnisch ist das ein richtiges Highlight bestimmt für beide Seiten. Ja, die Sachsen sind auch einfach aktuell echt nicht gut drauf. Also vielleicht tut es denen auch gar nicht so gut, gegen kleinere Clubs zu spielen. Man hat zum Novemberstart war man punktgleich mit den Bayern an der Spitze, hat jetzt aber nach nur einem Punkt aus 3 Spielen eben genau diese 8 Punkte verloren. Ist 8 Punkte hinter den Bayern, hat Rang 2 an die Eintracht verloren. In der Champions League hat man gestern Abend bei Inter Mailand verloren. Also bei den Sachsen läuft momentan alles andere als gut. Ganz anders dagegen die Wölfe. Wettbewerbsübergreifend hat der VfL 5-mal in Folge nicht verloren. In 4 Bundesligaspielen zuletzt hat man starke 8-10er geholt, das heißt 2 Siege, 2 Unentschieden. Und vor allem, das könnte hier spannend werden, Wolfsburg war auswärts richtig, richtig gut. Spielt nicht so gern vor den eigenen Fans anscheinend. 10 der 15 Punkte hat man in der Fremde geholt. Was gibt's personell und so sonst zum Spiel zu wissen, Tim? Ja, personell bleibt es bei Leipzig schwierig. Der Kader ist nicht allzu groß und dann aber auch noch eine lange Ausfallliste. Da kommt einiges zusammen. Es fehlen weiterhin Paulsen, Elmas, Bichiabu, Xavi Simmons und Raum. Sehr wahrscheinlich auch Uedraogo, ganz bitter für den, gegen Inter gestern eingewechselt worden, kurz danach im Rasen hängen geblieben und wieder ausgewechselt worden. War ja erst vor kurzem fit geworden. Daher, ja, für den Jungen einfach eine ganz ärgerliche Sache, weil er wirklich nah dran war jetzt an der Mannschaft. Bei der Gelegenheit kann ich noch sagen, bei mir scheint sich ein kleiner Fluch zu entwickeln. Ich habe ja immer Duranville empfohlen und dann war er verletzt. Jetzt habe ich letzte Woche Uedraogo empfohlen, hat sich verletzt. Ich habe letzte Woche Terrier empfohlen, er hat sich verletzt. Also vielleicht müsst ihr bei meinen Empfehlungen ein bisschen vorsichtig sein, ob die Leute dann kurz danach sich wieder dann irgendeine Verletzung zuziehen. Fraglich ist bei Leipzig noch Klostermann, der hat gegen Inter mit muskulären Problemen gefehlt. Und Xaver Schlager ist wieder komplett im Mannschaftstraining. Ob es für den Kader reicht, muss man sehen. Gegen Inter hat es noch nicht gereicht. Vielleicht kann er auf der Bank sitzen und ein paar Minuten bekommen. Das müssen wir noch abwarten. Ja, was angesprochen. Die Lage in Leipzig ist einfach prekär. In der Champions League sind es 5 Niederlagen aus den ersten 5 Spielen. Dank des neuen Champions League-Modus heißt das aber trotzdem noch nicht, dass man ausgeschieden ist, sondern mit 3 Siegen in den letzten 3 Spielen würde man wahrscheinlich trotzdem die Zwischenrunde erreichen. Aber für Rose ist es jetzt halt eine Situation, wo es eng wird. Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt gegen Wolfsburg nicht gewinnt und dann auch noch nächste Woche im DFB-Pokal gegen Frankfurt ausscheiden sollte, dann könnte es das für ihn gewesen sein. Das geht dann bei Leipzig auch ganz schnell. Die sind da meistens recht konsequent, vor allen Dingen, wenn es darum geht, die Champions League könnte verpasst werden. Also sollte man da jetzt von Rang 4 noch runterrutschen, dann ist es, glaube ich, nicht so, dass die lange sagen, ach, das ist ja einer, der kommt aus Leipzig, der passt eigentlich perfekt zu uns, sondern da wird im Zweifel dann, glaube ich, kurzer Prozess gemacht. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Er hat es natürlich nicht leicht, wenn jetzt so wenige personelle Möglichkeiten da sind. Also wenn man auch im jetzt gegen Inter Mailand gestern gesehen hat, auf der Bank saßen nur 5 Feldspieler, darunter war kein Verteidiger. Also die Möglichkeiten, da irgendwas zu verändern, sind auch gering. Die nächsten Spiele also wegweisend. Die Lage ist jetzt so, dass ja an der Startelf sich ein bisschen was immer tun kann. Silva hat jetzt die Startelf-Chance bekommen gegen Mailand, konnte sie nicht nutzen. Rose hat ihn aber auch in Schutz genommen. Ist also eine Frage, darf er nochmal starten oder geht Šeško wieder rein? Im Mittelfeld, klar, Kampel, Haidara jetzt gestern, kann auch Seiwald oder Vermehren wieder reinkommen. Uedraogo fällt als Option weg für die offensiven Positionen. Also da ist eigentlich klar, dass Baumgartner und Nusa gesetzt sind in der Abwehr. Kommt es darauf an, ist Klostermann wieder da oder nicht? Sonst hat man da auch keine wirklichen Wechseloptionen. Ja, so sieht das dann eben im Moment aus bei den Leipzigern. Die Startelf stellt sich zum größten Teil von selbst auf. Na, es besteht die Möglichkeit, theoretisch, dass Haidara auch auf eine Halbposition geht. Vielleicht dann Baumgartner in die Doppelspitze rückt. Baumgartner, das könnte ich mir vorstellen. Möglich ist das auch. Ja, stimmt, Anfang der Saison, glaube ich, hatte Haidara ein paar Mal etwas offensiver aufgestellt. Ja, ich glaube, im Moment ist auch bei ihm das Problem, dass der auch gerade außer Form ist und deswegen noch nicht mal gesetzt ist, was er sonst eigentlich immer war. Ja, eine Option wäre es. Es ist aber trotzdem schwer vorherzusagen, was Rose jetzt macht mit den Spielern, die er noch hat. Aber da jetzt ja auch so wenig auf der Bank noch ist, weiß man ja eigentlich, also zum Einsatz kommen sie alle, entweder dann zum Start weg oder per Einwechslung. Wolfsburg. Da ist jetzt klar, Paredes muss operiert werden, fehlt also noch länger. Auch Rolovo Maier hat einen Rückschlag erlitten, auch eine OP. Also die beiden könnt ihr so bald nicht zurückerwarten. Ebenfalls noch auf der Liste der Ausfälle Klinger, Bialek, Franks, Rogerio. Fraglich noch Kaminski, der hat das letzte Spiel mit einer Muskelzerrung verpasst. Ich habe jetzt noch kein Update gesehen, ob er wieder dabei sein kann oder nicht. Da ist die Lage etwas anders, ein Aufwärtstrend klar erkennbar, 4 Bundesligaspiele ungeschlagen, 2 Siege in Serie bei den Wölfen, daher sind große Änderungen jetzt nicht zu erwarten, zuletzt gab es auch nur eine, das war Thiago Tomás für Gerhard, Thiago Tomás aus, also der ist reingekommen, am ehesten muss, denke ich, Wimmer um seinen Startelfplatz zittern, da macht Winddruck. Ja, auch Swanberg ist wieder da und eine Option, stand zuletzt erstmals nach Verletzung wieder im Kader, war Anfang der Saison auch immer in der Startelf unter Hasenhüttl, daher auch jemand, den man im Blick behalten muss. Und auch Lukas Metscher scheint jetzt soweit zu sein, auch mal eine echte Alternative im Sturmzentrum darzustellen nach langer Verletzung. Ja, aber großartig dürfte sich jetzt erstmal nicht viel ändern nach dem 1-0-Sieg bei Union oder gegen Union. Ja, was die Empfehlungen angeht, also wie gesagt, Uedraogo, letzte Woche noch empfohlen, jetzt verletzt, dann müsst ihr jetzt eher wieder verkaufen, oder im Blick behalten, wie lange er denn ausfällt. Seiwald finde ich nicht unspannend, der war vor seiner Verletzung ein bisschen besser in Tritt, die Konkurrenz überzeugt auch nicht. Für 3 Millionen oder 3,1 knapp könnte er jetzt auch mal eine Option sein für euch. Und Silva, den hat halt Rose nach dem Spiel explizit in Schutz genommen, er hat gesagt, er will ihn auch aufbauen, also mehr Spielzeit möglich, ist nicht ausgeschlossen, dass er nochmal den Vorzug vor Šeško bekommt. Kostet nur 2,8. Überzeugt hat er nicht bisher, aber auch Silva, wir haben auch schon mal drüber geredet. Jemand, der eigentlich ja schon in der Bundesliga gezeigt hat, dass er auch Tore schießen kann. Warum es jetzt so gar nicht mehr funktioniert, immer schwer zu sagen. Auf Wolfsburger Seite Lukas Nemetscher für 4,2 und Swanberg für 2,7. Beide Spieler, die ich da in diesem Bereich nicht unspannend finde, auch weil sie so nah dran sind an der Startelf. Also vor allen Dingen Nemetscher war jetzt auch zuletzt erste Einwechseloption. Vielleicht bekommt er dann auch demnächst oder jetzt schon mal die Gelegenheit von Beginn an zu stürmen. Beim Tipp tue ich mich auch ganz schwer, aber ich sag, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und schaffen es jetzt doch, sich zu befreien. Ich glaube, es gibt einen knappen 2-1 Heimsieg für Leipzig. Ja, ich bin ähnlich wie du, glaube ich, dass es ein enges Spiel wird, ein schwieriges Spiel wird, aber ich glaube, die Wolfsburger sind ganz gut unterwegs momentan. Ich tippe auf ein 2-2 und damit ein Unentschieden. Auch nicht unwahrscheinlich. Kommen wir zum nächsten Spiel am Samstag in der Konferenz, und zwar spielt der SV Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart. Das sind richtig schöne Spiele, das sind zwei echte Traditionsschwergewichte im direkten Duell gegeneinander. Nur der FC Bayern hat mehr Bundesligaspiele gespielt als jeweils die beiden Clubs, also quasi die Rekordteams 2 und 3 hier direkt im Duell. Und das direkte Aufeinandertreffen gab es auch schon sehr, sehr oft. Es ist das 111. Bundesliga-Duell zwischen Werder und dem VfB. Für die Schwaben ist es außerdem der Rekordgegner. Gegen kein Team hat man häufiger gespielt als gegen Werder. Werder hat noch andere Teams, gegen die es häufiger gespielt hat. Die Bilanz dabei extremst ausgeglichen. 39 Mal hat der VfB gewonnen, 37 Mal Werder bei 34 Unentschieden. Also fast wirklich so ein Drittel-Drittel-Drittel-Ding. Wirklich komplett in der Waage geblieben. Werder hat einige Rückkehrer jetzt zuletzt, ist endlich wieder fit. Keita fehlt aus bekannten Gründen, Agu und Cetera. Agu mit einer Knieprellung zuletzt gefehlt, Cetera hat einen Zusammenprall erlitten gegen Frankfurt, hat dann aber zu Ende gespielt, beide reduziert trainiert. Berg ist nach muskulären Problemen wieder im Training, aber aktuell sieht es so aus, als könnten alle drei am Spiel teilnehmen, sind aber halt noch fraglich. Ich habe gerade schon angesprochen, letzte Woche gegen Frankfurt, man hat 0-1 verloren, aber Werder hat sich echt gut behauptet. Kann man auch mal die Punkte abgeben, so stark wie Frankfurt momentan unterwegs ist. Jetzt kommt, glaube ich, so ein richtiger Härtetest und ich glaube, der könnte auch langfristig so ein bisschen zeigen, wo es hingeht. Mit einem Sieg kann Bremen eher in Richtung Europa angreifen, vielleicht sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen und damit spielen. Wenn es eine Niederlage wird, dann rutscht man eher nochmal 2-3 Plätze ab und dann ist es halt wieder, ich sehe Werder absolut nicht in Abstiegsgefahr, aber dann wird es halt vielleicht eher das Tabellenmittelfeld oder der obere Rand der unteren Tabellenhälfte werden, also so Platz, keine Ahnung, 9-12, so in dem Werder sich vielleicht einreihen wird. Also das könnte so ein bisschen wegweiser auch sein. Beim VfB gibt es einige Ausfälle, vor allem offensiv. Undav, Raimund und Elbilay Touré sind alle raus. Sagadou ist auch noch verletzt. Leveling steht vor einer Rückkehr. Er hatte gehofft, dass er gegen Bremen zurückkehrt, aber die Stuttgarter Verantwortlichen waren ein bisschen vorsichtiger. Müsste noch mal ein bisschen abwarten. Aldakil, der Verteidiger, hatte zuletzt Fieber und hat am Wochenende gefehlt. Er wurde jetzt zu den Ausfällen für die Champions League nicht mehr genannt, aber er wurde auch nicht explizit als fit vermeldet. Da müsste er heute Abend vielleicht mal in den Kader gucken. Wenn er schon wieder drin steht, könnte er am Wochenende auch spielen. Auch so ein Beispiel übrigens. Extra empfohlen und direkt danach ausgefallen. Tut mir leid, war meine Schuld. Du hast mein Glück aus der Vorsaison bekommen. Ich habe die letzten 2-3 Jahre wirklich, ich habe Spieler gekauft oder empfohlen. Ich konnte mir sicher sein, sie haben erst mal 2 Wochen gefehlt. Ja, hast du so ein bisschen gerade gepachtet. Ist bitter. Ja. Bitter ist auch halt, wie gesagt, die Verletzungslage beim VfB selbst. Also es sind wirklich viele Ausfälle auch von Leistungsträgern dabei. Leveling war ja richtig stark, Undav, Touré auch eine gute Rolle gespielt. Es ist halt jetzt die Frage, wie sich das offensiv zusammensetzt. Das hat zuletzt eigentlich ganz gut geklappt mit Woltemade Führich, Wagnermann rechts. Aber wie gesagt, Diel hat sich auch empfohlen, Rieder hat sich ein bisschen empfohlen, da kann so ein bisschen was passieren. Mio hat ja im Zentrum gespielt, da dürfte Stiller zumindest für die Champions League zurückkommen. Ich weiß nicht, ob er dann am Wochenende auch wieder direkt ein Kandidat ist, um zu spielen. Ich erwarte Karasor Stiller auf jeden Fall jetzt heute Abend auf der Doppel-6 und dann Mio offensiver, vielleicht mit Rieder oder so und Führich links. Wäre so meine Vermutung, aber könnt ihr ja einfach schauen, wie es aussieht und dann müsst ihr halt davon so ein bisschen schauen, wie es in die andere Richtung geht. Der Gegner war halt am Wochenende auch nur Bochum. Ist ein bisschen schwierig. Spannend wird halt sein, wie vorher schon angemerkt, wie das mit Woltemade und Diel aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass einer von beiden auf jeden Fall am Wochenende startet. Woltemade wahrscheinlich eher der sicherere Starter als zweite Spitze. Wenn Mio rechts rausgeht, Stiller, Karasor, Doppel-6, vielleicht wirklich Rotationen auch voll dann mit Diel am Wochenende. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Würde ich auch tatsächlich bei beiden zuschlagen. Also Woltemade für 4,5 Millionen, Diel für 3,36 Millionen. Für mich beides Kaufempfehlungen für das Wochenende. Und auch Leonidas Derju für 2,12 Millionen. Der war richtig stark, hat einen Assist gegeben, glaube ich auch. Seinen ersten Assist in der Bundesliga. und dürfte wieder spielen, auch wenn Dakir gesund wird. Also ich gehe davon aus, Dakir geht auf die Bank. Vielleicht am Wochenende halt auch wieder anders, muss man so ein bisschen schauen. Wenn es der Drew jetzt heute Abend 90 spielt und Al-Dakil irgendwie vielleicht nochmal 20 irgendwie eingewechselt für irgendwen, vielleicht kommt der dann am Wochenende auch für der Drew in die Startelf, um so ein bisschen Rotation drin zu haben, das weiß man nicht so genau. Ja, Spielzeit gehe ich davon aus, werden wahrscheinlich alle kriegen, alle genannten. Also spätestens per Einwechslung dürfte da auf jeden Fall was gehen. Bei Werder ist ein bisschen schwierig. Da sind halt jetzt gerade wieder viele fit geworden. Das macht die Startelf-Frage wiederum sehr, sehr schwer. Preis-leistungsmäßig bieten sich vor allem zwei an, Niklas Stark und Miloš Veljković. Stark für 2,95 Millionen, 3,71 Punkte pro Spiel. Veljković für 3,45 Millionen holt 4 Punkte pro Spiel. Es könnten auch beide starten. Es wäre sogar meine vermutete Startelf. Veljković auf der einen Seite, Stark auf der anderen und Friedl in der Mitte. Aber garantiert ist es nicht. Das ist so, macht so ein bisschen schwierig bei Werder gerade. Ich weiß nicht, was hast du da irgendwie eine Vermutung, Tim? Unser Werder-Experte Flo ist ja leider dann heute nicht mit dabei. Ja, ich bin auch nicht so wirklich der Werder-Experte, muss ich sagen. Das überlasse ich ja dann an manche. Ich mache eigentlich nie Werder, weil meiste Zeit überlasse ich das dann Flo, wenn ich im Podcast bin. Daher kann ich da auch nicht wirklich vorhersagen, was da wohl zu erwarten ist. Ja, das kenne ich. Ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich plötzlich über Werder sprechen muss. Ja, es ist schwierig. Ich bin aber ergebnismäßig sehr positiv bei Werder. Ich glaube, es hat mir ganz gut gefallen, was sie zuletzt gemacht haben. Stuttgart war so ein bisschen wechselhaft drin und jetzt halt müde mit einem wichtigen Champions-League-Spiel auch gegen Belgrad unter der Woche. Ja, ich tippe auf einen 1:0 Heimsieg der Bremer tatsächlich. Ja, auch ein Spiel, wo ich mich schwer getan habe mit dem Tipp. Ich möchte mich da auf keinen Sieger festlegen. Ich sage, es wird ein 2:2. Auch auf jeden Fall ein Ergebnis, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Also ja, ist schon gut möglich, dass wir hier keinen Sieger sehen werden auf beiden Seiten. Als nächstes, bevor wir weitermachen, gibt es von unserer Seite hier erstmal ganz kurz, höchstwahrscheinlich, vielleicht auch nicht, ein bisschen Werbung. Und nach der ganz kurzen Pause geht's bei uns weiter mit dem nächsten Kracherspiel. 6. gegen 7. Punktgleich. Der SC Freiburg empfängt Borussia Mönchengladbach. Aber hier treffen zwei Teams aufeinander, wo die Ausgangslage aktuell und die Form nicht unterschiedlicher sein könnte eigentlich. Die Fohlen haben zuletzt 5-mal nicht verloren, davon 3 Spiele gewonnen. Einzig dieser Doppelsieg, 2 Siege in Folge, der will nicht klappen. Seit 2,5 Jahren, 23 Anläufe haben sie vergeben, nach einem Sieg nicht zu punkten, nicht nochmal zu siegen. Das soll jetzt gelingen. Aus Freiburger Sicht, die sind seit 4 Bundesligaspielen sieglos, dabei 2 torlose Unentschieden geholt. Es krankt halt vor allem in der Offensive. 1 Tor nur geschossen in diesen 4 Spielen. Da sind dann halt die Punkte auch sehr, sehr schwer. Dafür haben die Breisgauer ein Ass im Ärmel. Seit 16 Spielen ist der Sportclub gegen die Borussia unbesiegt. Dabei starke 10 Erfolge und nur 6 Unentschieden geholt. Also kein einziges Mal verloren in den letzten Spielen. Also das ist schon eine beeindruckende Serie. Dafür haben die Freiburger sich am letzten Spieltag selbst aber mal richtig geschwächt. Junior Adamu hat gegen Anton ein bisschen was gehabt und hat dem den Arm ins Gesicht gehauen. 3 Spiele Sperre dafür bekommen, für die rote Karte. Fällt jetzt erstmal aus. Patrick Osterhage hat sich eine Gelb-Rot-Sperre eingesammelt, hat erst ein dämliches Foul selbst gemacht, dann hat er einen Ballverlust von Ginter, wir hatten vorher über ihn gesprochen, musste er ausbügeln und hat dann Gelb-Rot eingesammelt. Wird auch fehlen, Trey natürlich noch raus. Fraglich, Dingchi hat Knieprobleme gehabt, hat letztes Wochenende gefehlt. Merlin Röhl ist nach Sindesmoseris zurück im Training, aber ich gehe davon aus, Startelf wird für ihn auf keinen Fall in Frage kommen. Vielleicht kommt er von der Bank, da müsst ihr mal die Pressekonferenz verfolgen. Manuel Gulde hat in der Länderspielpause sein Comeback im Testspiel gegeben, aber war jetzt weder bei den Profis noch bei der U23 im Kader. Da wissen wir nicht, wie der Stand mit den Rückenproblemen ist. Und Juan Manzambi, der Youngster, der jetzt vielleicht spannend werden könnte, weil Osterhage fehlt, hat, da wissen wir auch keinen Stand, der wurde nie als verletzt gemeldet, aber die letzten 2 Spiele weder Profi noch U23-Kader gewesen. Davor hat er immer bei der U23 gespielt. Ist auch die Frage, ob der jetzt wirklich aufrücken kann, ob er fit ist, um bei den Profis mit dabei zu sein oder ob der ausfällt, da auch da gerne mal die PK im Auge behalten. Ja, der furiose Start unter Schuster, ich habe es gerade schon gesagt, ist vorbei. Die Tore fehlen, die Ergebnisse fehlen. Jetzt hat man sich zweimal rot eingesammelt. Es wird spannend, wer da nachrückt. Ich könnte mir offensiv vorstellen, dass Jan Sturm und Marco Wörner spannende Spieler sind. Die haben in der Regionalliga ordentlich abgeliefert. Die sollten jetzt eine Chance bekommen. Ich gehe davon aus, dass mindestens einer von ihnen im Kader steht. Startelf. Ich würde es mir hoffen. Also ich könnte mir Jan Sturm sehr cool in dieser Zehnerrolle vorstellen, gerade wenn Dingchi ausfällt. Aber sie haben halt beide noch keinen einzigen Bundesliga-Einsatz. Entsprechend fehlen sie auch noch in Comunio. Das heißt, ihr müsst ein bisschen das Auge offen halten. Wenn sie spielen, könnt ihr da vielleicht danach ein bisschen Geld mitmachen. Wenn sie neu zu Comunio kommen für 160.000, könnt ihr da einsteigen. Bei Gladbach fehlt nur Luka Netz sicher. Fraglich ist, ob Joe Skelly wieder einsatzbereit ist. Der ist mit dem Kopf zusammengeprallt gegen St. Pauli und musste dann, er hat es nochmal probiert, musste dann aber ausgewechselt werden. Da wissen wir noch kein Update. Ich gehe davon aus, er wird wahrscheinlich, also es sah schon sehr nach Gehirnerschütterung aus, zumindest einer leichten, er wird eher kein Kandidat sein. Aber dafür läuft es sportlich richtig gut momentan bei den Fohlen. Sioane hat eine defensive Stabilität erzeugt, vor allem, was beachtlich ist, ausgerechnet ohne Abwehrchef Elvedi. Also als der weg war, verletzt war, haben Friedrich und Itakura das als Duo sehr, sehr stark gemacht und werden wohl auch bleiben. Also würde mich sehr überraschen, wenn Elvedi da einen verdrängt. Was ich mir vorstellen könnte, Elvedi hat früher auch Außenverteidiger gespielt. Vielleicht sehen wir Elvedi als Rechtsverteidiger statt Skelly. Ist ja generell immer mal gegen den Ball so, dass Skelly einrückt in eine Dreierkette und Honorar dann auf den Flügel zurückzieht und man dann gegen den Ball quasi so eine Dreier- bzw. Fünferkette spielt. Mit Elvedi ginge das natürlich auch. Super gut auch Reitz und Weigel als Duo im Mittelfeld davor. Sehr, sehr eng stehend, richtig stark unterwegs, fangen viele Bälle ab. Das war zu Saisonbeginn, dachte ich auch, Sander wird da Reitz die Rolle ablaufen. Das sah nicht ganz so gut aus für Reitz, aber jetzt gerade richtig gute Form. Die Offensive sowieso furios unterwegs, Kleindienst immer wieder für Tore gut, aber man ist ein bisschen wackelig. Also es ist nicht so, dass Gladbach über 90 Minuten ein Spiel dominieren kann. Man ist da schon. Man schaltet immer mal wieder ab, man wackelt im Spiel und so. Das könnte so ein bisschen zu Problemen führen vielleicht. Auch, und da hoffe ich natürlich, gegen die Freiburger. Spielempfehlung, ich habe es gerade schon gesagt, ich erwarte, dass Mansambi in den Kader rückt als zentraler Mittelfeldspieler, wenn er fit ist. Für 290.000 gehe ich die Spekko auf jeden Fall mit. Höhler für 3,86 Millionen, Höfler für 2,76 Millionen durften starten. Werden durch die Ausfälle der Konkurrenz Osterhage und Adamu auch höchstwahrscheinlich beide wieder starten. Von daher da auf jeden Fall reingehen. Zudem würde ich auf jeden Fall in Merlin Röhl investieren. Der war ja wirklich furios unterwegs für 3,19 Millionen. Der Marktwert geht hoch und hoch und hoch jetzt, wenn er zurück ist. Bei Gladbach, ich habe es gerade schon gesagt, Skelly fällt aus. Empfiehlt sich vor allem Stefan Leiner. 1,29 Millionen, 1,6 Punkte pro Spiel als Rechtsverteidiger-Backup. Ihr könnt auch, wenn ihr die Spekulation mitgehen wollt, auf Nico Elvedi gehen, aber der ist schon sehr teuer dafür, dass er vielleicht nur positionsfremd spielt. Also das würde mich überraschen, wenn der startet tatsächlich. Beim Ergebnis, ich tue mich schwer. Ich tue mich sehr, sehr schwer, weil ich möchte immer nicht gegen Teams tippen, die ich mag. Aber es fällt mir auch schwer, dafür zu tippen. Ich habe mit mir gehadert, ob ich einen Unentschieden tippen will. Es würde sich ein 0-0 würde sich anbieten, aus Freiburger Sicht mal wieder. Die Gladbacher, ich glaube nicht an einen Gladbacher Sieg, weil die Gladbacher, wenn sie auswärts sind und dann dieses Spiel nach dem Sieg, das haben sie wirklich lange nicht geschafft, selbst jetzt in der starken Phase beide Auswärtsspiele 0-0 oder unentschieden gespielt, 0-0 und 1-1. Ach komm, ich gehe auf den Freiburger Sieg. Ich tippe ein 1-0. Ja, ich gehe deiner Argumentation absolut mit. Ich weiß selbst nicht, wie ich drauf gekommen bin, dass ich den Gladbachern jetzt zutraue, da zu gewinnen. Aber ich habe es hier hingeschrieben. 2-1 für Gladbach. Aber natürlich wäre das eine Neuerung fast schon, dass sie dann mal nachlegen und dann auch auswärts gewinnen. Schauen wir mal. Ja, wäre ja mal wieder Zeit, nach 23 Fehlanläufen mal für die Gladbacher einen Doppelsieg zu holen. Als nächstes kommen wir zu einem Spiel, was auch wirklich sehr, sehr gegensätzliche Formkurven hat. Und zwar spielt der erste FC Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen. Union Berlin hat nach einem eigentlich echt guten Start, da hat man echt gedacht, unter Svensson haben die sich wieder in die alte Form zurückgekämpft. Aber jetzt fünfmal sieglos, drei Niederlagen dabei. Also es ist nicht so ein fünfmal sieglos, wo man vier Unentschieden und eine Niederlage hat, sondern wirklich dreimal verloren. Dafür die Werkself seit 9 Spielen ungeschlagen, aber davon auch 5 Unentschieden. Also es ist nicht so, dass man wirklich die 9 Spiele dann ordentlich gepunktet hat, sondern man hat da auch einige Punkte liegen lassen, so ein bisschen den Anschluss nach oben auch verloren. es wird schwer für Union zu gewinnen, aber Leverkusen muss natürlich das auch erstmal niederringen. Die Werkself ist aber auswärts vor allem weiter richtig stark. 22 Gastspiele in Folge ohne Niederlage, das ist der drittbeste Wert der Bundesliga-Historie. Nur die Bayern waren zweimal auswärts noch besser und haben eine noch längere Serie hingelegt. Da bin ich gespannt, ob Leverkusen da weitermachen kann. Und wie es sonst so aussieht, darf Tim uns da gerne mal sagen. Ja, wer bei Union definitiv ausfällt, ist Alyosha Kemlein. Laut Bild wird er wegen aufgekommener Schmerzen vorsichtshalber geschont und mal durchgecheckt und soll das Spiel verpassen. Auch Yannick Stein ist nicht dabei. Leicht fraglich, Diogo Leite hat sich gegen Wolfsburg verletzt. Es soll wohl nicht so schlimm sein. Vielleicht ist er dabei, vielleicht auch nicht. Es ist noch leicht auf der Kippe. Wir haben es gehört, der Trend ist zeigt abwärts bei Union Berlin. 3 der letzten 5 Pflichtspiele verloren, keins gewonnen. Mal sehen, ob Svensson jetzt etwas mehr ändert an seiner Startelf. Klar ist, wenn Leite ausfällt, dann ersetzt ihn Querfeld. Das hat er schon gegen Wolfsburg gemacht und ist früh für ihn reingekommen. Tom Rothe würde ich jetzt auch mal wieder in der Startelf zurück erwarten fürs Co. Und ja, für Kemmleins Position gibt es ein paar Kandidaten. Das könnte Jong sein, das könnte Benesch sein, das könnte Schäfer sein. Vielleicht kommen auch 2 aus diesem Trio rein. Und Haberer geht auf die Bank, der auch nicht zuletzt überzeugt hat. Im Angriff könnten auch Hollerbach oder Skarke mal starten. Vertessen muss dann am ehesten zittern. Also das sind so ein paar Optionen, die Svensson jetzt hat und die sich natürlich in so einer schlechten Serie dann auch eher anbieten und die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man auch mal ein bisschen was an der Startelf ändert. Ein bisschen schwieriger ist das bei Leverkusen. Da fehlen weiter Hofmann, Terrier, jetzt mit dem Unterarmbruch neu dabei, Adli, Boniface, Belossian, fraglich noch oder ziemlich fraglich auch Mukiele, der auch in der Champions League noch nicht wieder im Kader stand. Vor allen Dingen in der Offensive eine enge Personalsituation bei den Leverkusenern. In der Champions League waren es jetzt Arthur, Teller und Garcia, die einzigen Profi-Feldspieler auf der Ersatzbank. Der Rest waren 3 Nachwuchsspieler, 2 sind auch reingekommen. Das sagt dann schon einiges aus, wie schwierig das im Moment ist bei den Leverkusenern. Wie gesagt, letzte Woche Terrier noch empfohlen. Es hätte jetzt seine Gelegenheit werden können, sich zu zeigen. Aber er fällt eben auch aus, weil auch Hofmann, Adli und Boniface fehlen. Hat Alonso das System so leicht angepasst. Es ist jetzt also Platz für einen der 4 eigentlichen zentralen Mittelfeldspieler. Andrich, Xhaka, Garcia und Palacios. 3 davon werden jetzt im Normalfall immer starten. Das sind also gute Nachrichten vor allen Dingen für Palacios und Garcia, die auch beide ein Erfolgserlebnis jetzt hatten. Palacios mit einem Tor in der Bundesliga, Garcia mit einem Tor in der Champions League. Auch Teller und Arthur dürfen sich zumindest Hoffnung machen, mindestens als Einwechselspieler reinzukommen oder dann eben auch mal einzuspringen, falls es dann Zeit ist, Frimpong oder Grimaldo mal eine Pause zu geben. Arthur hat gegen Heidenheim nach Einwechslung auch einen Assist gegeben, sich also auch beim Trainer empfohlen. Daher alles spannende Spieler. Das wären jetzt auch direkt die Empfehlungen. Gehen wir mal dazu. Also Leverkusen, Palacios für 9,1 ist natürlich schon recht teuer, steigt aber auch noch im Wert und ist das auch wert. Garcia für 6,6. Beide eben nach Erfolgserlebnissen im Aufwind, beide eben Leute, die ich jetzt kaufen würde. Teller für 3,6 und Arthur für 1,2. Gerade weil die Einsatzchancen mindestens per Einwechslung hoch sind und ihr Wert dann auch dadurch steigt, würde ich die ebenfalls empfehlen. Und auf Unioner Seite, klar, Querfeld, sollte er jetzt spielen für Leite, dann ist auch bei ihm noch was drin, kostet 2,1. Wenn er ihn erneut vertreten darf, auch wenn man natürlich einschränken muss als Verteidiger jetzt im Leverkusen-Spiel, vielleicht nicht die beste Möglichkeit, ihn einzusetzen. Die weiteren erwähnten Startelf-Kandidaten, da gibt es noch ein paar günstige. Skarke kostet nur 1,4, Schäfer 1,5, Benesch 2,1. Sind also alle recht günstig zu haben, wenn die jetzt reinrücken sollten. Wäre das für euch natürlich eine gute Investition. Wenngleich eben die Gefahr natürlich besteht, dass sie da jetzt, wo es eh nicht gut läuft und dann noch Leverkusen vorbeikommt, keinen besonders angenehmen Nachmittag haben werden. Ich denke nämlich auch, dass Leverkusen dieses Spiel gewinnen wird mit 2-0. Ja, ich muss euch, bevor ich meinen Tipp mitgebe, noch einen kleinen Bonustipp quasi für Spielerempfehlungen geben. Ich hatte eben schon mal drüber gesprochen, wer bei Freiburg alles noch nicht im Comunio-Kader zu finden ist. Bei Leverkusen gibt es auch 2 sehr spannende Namen, auf die ihr mal ein Auge behalten müsst. Und zwar sind es Artem Stepanov und Francis Onyeka, 2 17-jährige Talente, die jetzt in der Champions League beide ihr Debüt gegeben haben und wurden spät eingewechselt. Sind beide sehr, sehr cool. Ich habe für den Geheimtipp heute Morgen auch schon auf den beiden mein Auge geworfen. Und dann habe ich aber gesehen, die haben ja noch gar keine Sekunde gespielt. Dadurch sind sie noch nicht im Comunio-Kader. Wenn sie am Wochenende auflaufen, dann rücken auch die natürlich für 160.000 bei Comunio rein. Auch da dann auf jeden Fall zuschlagen. Richtig. Absolut richtige Ergänzung. Spielerisch bin ich auch sehr, sehr deutlich bei Leverkusen. Ich glaube sogar, und das ist untypisch für Union, aber ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich eine richtige Klatsche auch an der Alten Försterei gibt. Also wirklich, Leverkusen hat unter der Woche wirklich so abgeliefert. Die haben 5 Buden da gegen Salzburg reingeschossen. Tipp auf einen 4-0 Auswärtssieg, also 0-4 am Ende. Ja, wäre, wie gesagt, untypisch für Union, aber so wie es aktuell läuft, auch nicht unmöglich. Kommen wir zum letzten Spiel der Konferenz, und zwar empfängt der FC Augsburg den VfL Bochum, und auch das ist ja gar nicht so unspannend. Ist jetzt namentlich vielleicht kein super Highlight, aber mit so einer Tendenz von Kellerduell auch eine ganz coole Begegnung eigentlich. Augsburg zu Hause, richtig stark unterwegs. 11 der 12 Punkte haben sie daheim geholt. Und in der Vorwoche hat man gegen Bayern gespielt, hat echt lange gekämpft, hat die auch lange weggehalten, erst durch Elfmeter dann sich hat knacken lassen. Das ist doch durchaus ein guter Vorbote auch für so ein Spiel. Die Bochumer sind so schlecht in der Saison gestartet wie eigentlich fast noch nie ein Team. Nur eines war schlechter, und zwar hat Fürth 2021-22 nur einen Zähler geholt an 11 Spielen, 11 Spieltagen. Bochum steht bei 2 aktuell, aber es besteht Hoffnung. Augsburg ist Bochums Lieblingsgegner in der Bundesliga. 6-mal gab es das Duell bisher, 3-mal hat Bochum gewonnen, 2 Remis, nur einmal hat der FCA das Spiel für sich entschieden. Also gibt Hoffnung für die Bochumer, dass sie vielleicht bei den Fuggerstädtern hier die Punkte mitnehmen können. Personell auch hier eine Sperre zu verzeichnen. Kevin Schlotterbeck hat sich gelb-rot eingesammelt, fällt aus. Außerdem Giannoulis mit einer Torenverletzung lange raus. Also hier dürfte Mats Pedersen wahrscheinlich in die Startelf rücken. Maximilian Bauer in der Innenverteidigung höchstwahrscheinlich der erste Ersatzkandidat. Breithaupt, Oxford und Jensen werden wahrscheinlich noch raus sein. Jakic hat das letzte Spiel verpasst, ist nach einer Knieprellung aber wieder voll im Training dabei. Robert Gumni, wurde so ein bisschen gerüchtet, dass er vielleicht sein Kreuzbandriss-Comeback gegen die Bayern schon geben kann oder zumindest in den Kader kommen kann. Das hat noch nicht geklappt. Auch er könnte jetzt vielleicht zurückkommen. Am Ende ist Augsburg irgendwie gerade halt genauso unterwegs, wie man es eigentlich mit Augsburg verbindet, wie es auch bis vor 1-2 Jahren war, wo man so eine schlechte Phase unter Enno Maaßen hatte, und dann war es mit dem aktuellen Trainer ja wieder so ein bisschen besser und dann wieder ein bisschen schlechter. Und jetzt ist man wieder in so einem Niveau, wo ich sage, das ist Augsburg. Es gibt immer mal wieder Überraschungssiege drin, einzelne Punkte, aber effektiv lümmelt man so vor den Abstiegsrängen rum. Richtig in Gefahr ist man nie. Absteigen wird der FCA wohl auch irgendwie niemals im Leben. Aber so richtig spannend, dass man mal ins Mittelfeld oder nach oben angreift, ist es auch nicht geworden. Das ist so der FC Augsburg, wie ich ihn im Blick habe. Ist das das langweiligste Fanleben der Bundesliga, Augsburg-Fan zu sein dann in dem Sinne? Es ist halt schon unspannend. Also ich stelle mir wirklich Augsburg-Fan sein sehr unemotional vor. Du hast wenig krasse Siege, du hast wenig Geschichten mal nach oben, aber es ist auch, man zittert immer so ein bisschen nach unten, aber ja auch nicht so richtig. Also es ist schon, weiß nicht, ja, ich finde es unspannend. Also klar, emotional wird es dann, wenn du mal den BVB zu Hause besiegst, das ist dann schön, aber... Ja, das sind dann die Momente, wo Augsburg-Fans sich den Spaß holen wahrscheinlich. Ja. Bochum jetzt theoretisch natürlich jetzt ein Punktelieferant. Wenn sie dann die 3 holen, steht Augsburg dann wieder in einem gesicherten Mittelfeld. Aktuell Platz 14, das ist wieder so der Moment. Augsburg droht so ein bisschen in den Abstiegskampf zu rutschen. Das ist dann der Moment, wo sie dann mal wieder ein Dreier holen normalerweise und sich wieder so ein bisschen sichern. Und das ist klassische Augsburg. So erwarte ich Augsburg tatsächlich. Bei den Bochumern fehlt nur Boadu, immer noch sicher. Aber es wurden 3 Spieler aussortiert. Die werden zumindest bis zum Winter in der U21 bleiben. Könnt ihr also verkaufen. Waren aber bisher Tolber, Jahn und Kurt jetzt sowieso nicht unbedingt die Granaten. Aber da hat Dieter Hecking gesagt, ich habe keinen Platz im Kader. Wir haben eigentlich einen sehr breiten Kader. Die werden in vielen Übungen nur am Rand stehen. Und das macht im Winter gar keinen Sinn. Die sollen lieber mit der U21 trainieren und da spielen und sich da verstärken. Knallhart aussortiert. Zeichen gesetzt. 3 Ergänzungsspieler gestrichen. 3 Youngster auch gestrichen. Also nicht mal wen mit Namen, der Ü21 ist, unten reingehauen. Ja. So der HSV, der macht das doch richtig. Da werden noch mal Leute aussortiert, die man nicht erwartet. Aber in Bochum? Ja, Dafür vielleicht schon startelf-tauglich ist Bernardo, der jetzt sein Kader-Comeback gegeben hat, wurde auch eingewechselt, hat glaube ich 30 Minuten gespielt. Da könnte jetzt wirklich die Startelf schon bevorstehen. Und Manuel Riemann ist zurück im Training. Ist die Frage, er ist immer noch nicht zurück im Kader gewesen jetzt, aber es lief halt wieder schlecht und die Zeit spielt für Riemann. Also ich würde behaupten, mit jedem Spiel, wo man viele Tore kriegt, wackelt der Platz von Drewes immer mehr, weil er ja auch nicht so super gut aussieht. Die Frage ist halt wirklich, wann ist der Stand, an dem auch ein Hacking sagt, ich kann jetzt nicht mehr Riemann draußen lassen, ich muss diese Hoffnungskarte ziehen, dass Riemann in Form kommt und mir da das Tor leer hält. Das hat er ja ein paar Mal schon gemacht in der Vergangenheit. Ja, ich würde es auch irgendwann erwarten, aber ich könnte mir vorstellen, dass er es noch bis zur Winterpause durchzieht und dann im neuen Jahr dann den Wechsel macht. Aber wer weiß, zumindest hat er sich ja so deutlich geäußert und gesagt, auch Horn ist die Nummer 2. Also das heißt ja, dann musstest du ja jetzt schon an 2 Leuten vorbei, wenn du schon den Torwart wechselst. Daher, ja, mal schauen. Ja, das größte Potenzial bietet halt wahrscheinlich schon Riemann. Deswegen, also es ist wirklich, ich glaube, das wird halt wirklich so eine Verzweiflungskarte. Und da, wie du sagst, es kann bis zur Winterpause dauern, es kann auch schneller gehen, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie es halt läuft. Und bisher läuft es mit Hacking noch nicht so viel besser. Also man hat dieses Kampfunentschieden gegen Leverkusen gehabt, aber gegen Stuttgart auch schon deutlich weniger Schnitte irgendwie gehabt. Jetzt geht die harte Phase richtig los. Ne? Hacking muss loslegen, Bochum muss loslegen. Man hatte jetzt diese 5 wirklich Monstergegner, aber jetzt Augsburg, Bremen, Union und Heidenheim sind vor dem Winter noch dran. Das sind Gegner, bei denen sind Punkte Pflicht. Mindestens ein Sieg sollte auf jeden Fall drin sein, sonst rutscht der VfL doch mächtig nach hinten rein. Also selbst mit 4 Unentschieden wäre man ja nur so gerade an Kiel dran, die jetzt bei 5 Punkten stehen, beziehungsweise einen Punkt vorbei, aber auch Kiel wird ja vielleicht noch den einen oder anderen Punkt holen. Also da sollte doch ein Sieg mal sein, damit man die Hoffnung über die Winterpause behalten kann. Bei den Spielern, ich habe es gerade schon gesagt, Maximilian Bauer, 1,1 Millionen wird wohl für Kevin Schlotterbeck in die Startelf rücken. Chris Lane Matsima macht's richtig gut, 4,34 Millionen. Mats Pedersen auch verletzungsbedingt natürlich der Nachrücker für Janulis auf der linken Seite, ein guter Kandidat. Bei Bochum, Bernardo, 3,99 Millionen schon teuer, aber der wird noch weiter steigen. Also ich glaube, der geht in die 6, 7 Millionen. Der hat ja richtig krass performt letzte Saison. Und auch Tim Oermann für mich sehr spannend. Punktet bei Comunio relativ schwach, aber hat jetzt halt auch wirklich die Spiele gespielt, wo die Gegner stark waren. Jetzt 1,52 Millionen gegen die einfachen Gegner. Könnte ich mir schon vorstellen, dass der vielleicht den einen oder anderen Punkt holt. Und wer auf den Marktwert geht, wir haben die Diskussion gerade schon gehabt, Manuel Riemann, 1,12 Millionen steigend. Da solltet ihr nicht so schnell mit dem Einsatz rechnen. Das ist, wie gesagt, wackelig, aber Marktwert ist da aktuell mitzunehmen. Ja, was das Spiel angeht, ich glaube, ich habe gerade schon gesagt, also es ist eigentlich für Augsburg wieder so ein Spiel, wo man jetzt die Punkte holen muss. Und ich glaube, so wird es auch sein. Ich tippe auf einen 3:1 Heimsieg für die Fuggerstädter. Ja, Tendenz ist bei mir die gleiche. Ich sage auch, es wird ein Heimsieg, habe ein Tor weniger getippt, 2:1. Und dann ist jetzt Zeit für das Spiel der Spiele. Die ganze Welt wartet darauf und hält den Atem an. Alle gucken nach Deutschland, in dem Fall nach Dortmund. Der dritte der Vorsaison tritt auf den 5. der Vorsaison. Also ein echtes Knallerspiel. Es ist schon ein Prestigeduell. Aber bevor wir jetzt über das Spiel reden, müssen wir noch mal ganz kurz eine Werbepause einbauen. Ja, wir haben es eben schon angeteasert. Borussia Dortmund spielt gegen den FC Bayern München. Der Klassiker, wie man es immer so schön nennt. Ich finde den Begriff ja persönlich schrecklich. Das El Clasico hat Stil. Der Klassiker, finde ich, klingt einfach komisch. Übersetzt sich auch nicht so schön ins, also übersetzt sich sowieso nicht, aber ich finde so als Deutscher, Spanisch so El Clasico zu sagen, ist was Besonderes. Aber für Engländer, Spanier, der Klassiker muss sich doch total komisch anhören, oder Tim? Wahrscheinlich. Also ich würde das auch nicht benutzen. Müsste man jetzt mal, ich habe jetzt noch keinen gefragt aus den entsprechenden Ländern, wie sich das für die anhört. Aber ja, mir gefällt es auch als Deutsch-Muttersprachler nicht besonders gut. Ja, die 111. Ausgabe steht an. Und mal wieder sind die Vorzeichen gänzlich verschieden. Der BVB hatte ganz, ganz große Probleme, liegt nur auf Rang 5. Die Bayern richtig stark unterwegs, ziehen vorne weg 29 Punkte von 33 möglichen. Also wirklich richtig, richtig gut unterwegs. Aber der BVB spielt daheim, Tim. Und das ist in der Saison ein echtes Faustpfand. Alle 8 Pflichtspiele zu Hause hat man gewonnen. Also ist deutlich auch Leipzigs starke Serie hat man gebrochen. Also die waren ja richtig, richtig gut, bevor sie in Dortmund dran waren. Und erst danach sind sie abgesackt. Also es besteht definitiv Hoffnung. Dazu zuletzt auch die Borussia im Zug gewesen. Du hast es vorher schon angeteasert, Tim. Das letzte Spiel ging an die Dortmunder. Davor 10 Bundesligaspiele ohne Dortmunder Sieg gewesen. Ich glaube, 7 oder 8 davon hat Bayern gewonnen. Aber jetzt zuletzt war der BVB mal wieder mit einem 2-0-Sieg in München sogar dabei. Und da ist jetzt die große Frage, was müssen wir für dieses Spiel der Spiele in dieser Hinrunde wissen, Tim? Ja, schön wäre es natürlich, wenn jetzt Dortmund auch die große Serie der Bayern brechen würde. Aber warten wir es mal ab. Ich erzähle erst mal was zum Personal. Es fehlt noch Emre Can, ein Spiel Rotsperre hat er noch abzusitzen und auch Filippo Mané, Nachwuchsinnenverteidiger mit Wadenverletzungen, nicht dabei. Leicht fraglich noch Süle, Adeyemi und Wädchen, alle jetzt wieder im Training und es sieht eher danach aus, als sollten sie alle fit genug sein, um auch wieder in den Kader zurückzukehren. Das heißt, Dortmund fast wieder komplett nach der großen Verletzungswelle, die man hatte, ist jetzt quasi nur noch die Sperre von Can relevant. Alle anderen sollten dann wieder dabei sein. Das macht ja auch erstmal Hoffnung. Gegen Freiburg, zuletzt haben wir auch schon angesprochen, eine blitzsaubere Heimvorstellung. Bleibt dabei, dass Dortmund dann einfach eine Macht ist im eigenen Stadion. Das wird jetzt natürlich auf die maximale Probe gestellt gegen die Bayern. Die Aufstellung gegen Freiburg hat gut gepasst. Besonders gefällt mir in letzter Zeit ein Matcher, der überzeugt im zentralen Mittelfeld als Spielgestalter. Das heißt, es wird da auch für Emre Can nicht einfach, sich dann nach der Sperre wieder ins Team zurückzukämpfen. Bei einem Matcher auch das erste Mal, muss ich sagen, in der ganzen Zeit, die er jetzt da ist, nach anderthalb Jahren, wo er mir richtig gut gefällt. Ansonsten ist klar, dass Gerassi wieder ins Team rückt, in die erste Elf, wenn er fit ist. Wahrscheinlich muss dafür Malen raus, obwohl er auch ohne Tor ein gutes Spiel gemacht hat gegen Freiburg. Dazwischen liegt jetzt natürlich noch das Spiel gegen Zagreb am Mittwochabend oder in Zagreb. Da müsst ihr dann nochmal schauen, ob sich nochmal wieder jemand verletzt oder irgendjemand sich besonders aufdrängt. Wahrscheinlich, habe ich so ein bisschen rausgehört, ist für Gerassi noch nicht ganz die Startelf drin. Dann aber gegen die Bayern wird man alles tun, um ihn auf jeden Fall von Beginn an auf den Platz zu bringen. Bei den Bayern ist jetzt klar, dass Pavlovic es nicht rechtzeitig schafft. Man hatte die Hoffnung, dass er es für den Klassiker wieder in den Kader schafft, aber es reicht wohl noch nicht ganz. Palinja auch nicht dabei, Ito, Stanisic weiter raus. Fraglich noch Ulreich, der hat die letzten beiden Spiele aus privaten Gründen verpasst. Wie die privaten Gründe aussehen, ob das jetzt auch ihn noch bis zum Wochenende weiterhin beschäftigt, das wissen wir nicht. Da müssen wir einfach gucken. Und ja, bei Bayern kann man es recht kurz machen. Die Top 11 ist eigentlich eindeutig. Ich hatte letzte Woche angesprochen, ob man vielleicht gegen Augsburg leicht rotiert. Da war das aber nicht der Fall. In der Champions League kamen jetzt dafür mal Leimer und Sané für Guerrero und Olise rein. Gegen den BVB rechne ich aber mit der gleichen Mannschaft, die auch gegen Augsburg begonnen hat. Sané und Gnabry sind aber auch nah dran an der ersten Elf. Also die Flügelpositionen sind ja am ersten Mal was, wo man rotiert. Aber normalerweise sind Olise und Coman da erste Wahl. Daher sollte die Top 11 klar sein. Empfehlung, eine Matcher habe ich genannt. 10,6 kostet er. Guerrero und Olise rein. Gegen den BVB rechne ich aber mit der gleichen Mannschaft, die auch gegen Augsburg begonnen hat. Sané und Gnabry sind aber auch nah dran an der ersten Elf. Also die Flügelpositionen sind ja am ersten Mal was, wo man rotiert. Aber normalerweise sind Olise und Coman da erste Wahl. Daher sollte die Top 11 klar sein. Empfehlung, eine Matcher habe ich genannt. 10,6 kostet er. Gefällt mir gerade richtig gut. Würde ich auch zu dem Preis mal wagen. Der sollte jetzt auf absehbare Zeit gesetzt sein. Und macht auch was nach vorne. Nicht nur jemand, der dann jetzt defensiv aufläuft. Auch Riason, ein Spieler, der eigentlich immer sehr verlässlich ist, ist wieder da. Spielt wieder, kostet 5 Millionen im Moment. Zu dem Preis auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Bei den Bayern, da kennt ihr die Startelf im Normalfall. Die ist auch recht teuer. Dann würde ich eher auf die Leute gehen, die ihr euch schon mal mit Blick auf die Rückrunde sichern solltet. Stanisic für 4 Millionen, Ito für 2,3. Da könnte man schon mal mit Blick aufs neue Jahr reingehen, weil die dann eben, wenn sie fit sind, weil es Bayern-Spieler sind, dann auch automatisch im Wert sich steigern. Und ja, auch beide dann Optionen sind, um dann im neuen Jahr irgendwann sich einen Stammplatz zu erkämpfen. Wer weiß. dementsprechend, die würde ich jetzt holen. Nicht, dafür habe ich schon viel zu viele Dortmund gegen Bayern-Spiele gesehen, wo ich auch vielleicht im Vorfeld mal optimistisch war und am Ende wurde es eine Enttäuschung. Deswegen gehe ich jetzt genau mit diesem Gedanken da rein, das ist jetzt da auch ein Ende. Dann so ein Spiel, wo man danach wieder total enttäuscht ist in Dortmund. Es wird ein 1-4. Die Bayern untermauern ihre Dominanz in der Liga. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es bei den Bayern aussieht tatsächlich. Also ich könnte mir tatsächlich auf den zwei Positionen, die du schon angesprochen hast, Leimer gegen Guerreiro, Rechtsverteidiger ist die Frage, wer spielt. Und ich glaube tatsächlich, dass Sané vielleicht sogar starten könnte. Der hat mir doch auch in der Champions League gut gefallen. Also könnte ich mir vorstellen, Olise ist zuletzt wieder ein bisschen abgefallen, nicht mehr ganz so dynamisch gewesen wie zum Saisonstart. Da bin ich mal gespannt, wer auf den beiden Positionen das Rennen macht. Beim Ergebnis, ja, ist beschämend, dass nicht mal der Dortmund-Fan hier den Dortmundern Mut macht. Dann muss ich das übernehmen, Tim. Wenn du so negativ bist. Ich habe zu viel erlebt. Wenn du so negativ bist, dann muss ich hier für die Dortmund-Fans in die Presche springen und muss sagen, hier, ich glaube, das könnte was werden. Ich glaube, es wird nicht gut. Es wird kein besonders überragendes Dortmund-Spiel, aber Dortmund hatte in den Heimspielen dann doch immer noch mal die Momente, wo es dann irgendwie einfach geklappt hat, wo dann einfach vielleicht auch so ein bisschen glücklich, was passiert ist. Und ich glaube an das Dortmunder Heimglück. Ich tippe auf einen 3-2 Heimsieg für den BVB. Also würde ich gerne sehen, auf jeden Fall. Beziehungsweise leider, so schön dieser Bundesliga-Samstag ist, ich werde kein einziges dieser Spiele sehen. Aufgrund von familiären Verpflichtungen. Aber ich würde es gerne lesen im Ticker dann, dass Dortmund 3-2 gewinnt. Ja, sind wir sogar, glaube ich, ähnlicher Meinung. So als Bayern-Jäger muss ich ja auch als Frankfurter sagen, hier, die Punkte müssen sie mal liegen lassen. Also bin ich voll dabei. Also nicht, ne, auch wenn ich mit Frankfurt nicht viel am Hut habe, würde ich sie lieber als Meister sehen, als die Bayern. Ja, ich fand's sehr, sehr lustig. Hoeneß hat ja irgendwie, was hat er gesagt? Er verspricht die Meisterschaft, weil die Verfolger Leipzig und Dortmund, glaube ich, die Verfolger sind, die aktuell schon wieder viele Punkte gelassen haben oder sowas. Oder was war es? Leverkusen, Leipzig? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe jetzt auch nicht gehört, wen er da genommen hat. Er hat irgendwie zwei Mannschaften genannt und die Frankfurter Blase war ganz empört, dass man als Tabellenzweiter nicht als Verfolger genannt wurde. Ja. Ja, das ist ja jetzt erstmal auch eine Neuheit auch dafür, Frankfurt dann so nah dran zu sein oder so hoch zu stehen. Mal schauen. Also, ich habe es gefunden. Leverkusen und Leipzig wurden genannt. Also Zitat, was ich zusagen kann, ist die deutsche Meisterschaft. Wir stehen zum heutigen Zeitpunkt wunderbar da. Wir sind Tabellenführer und unsere einzigen richtigen Konkurrenten Bayer Leverkusen und RB Leipzig liegen weit hinter uns. Auch ein richtiger Diss gegen den BVB auch nebenbei nochmal. Gut, passt ja. Aus BVB-Sicht denke ich mir, das ist ja auch nur, mir ist wichtig, dass einer aus den anderen dreien mal ein bisschen abrutscht. Dass die Leipziger vielleicht jetzt nachhaltig mal ein bisschen schwächeln. Das wäre ganz gut. Man muss ja unter die ersten vier kommen. Auf die Top 5, dass hier der fünfte Platz zur Champions League reicht, da kann man nicht drauf vertrauen, wie letztes Jahr. Na, einfach selbst die Champions League gewinnen endlich mal hier. So, ja. Hat's ja, ne, nach dem Vorjahr, das muss ja motivieren, dass man es jetzt dann durchzieht, ganz klar. Ja, also nach dem Finale kommt der Sieg. Also, ja. Und nach diesem Kracherspiel starten wir in den Sonntag mit dem, vielleicht ist es das langweiligste Spiel des Wochenendes, wir wissen es nicht. Der erste FSV Mainz 05 empfängt die TSG Hoffenheim. Zumindest sportlich könnte es spannend werden. Mainz hat erstmals in dieser Saison nämlich 2 Siege in Folge geholt und ist echt gut drauf eigentlich. Ein dritter Sieg in Folge wäre aber ein Novum unter Trainer Bo Henriksen. Also das ist noch nie vorgekommen, dass Mainz unter ihm 3 Spiele in Folge gewonnen hat. Und auch die TSG Hoffenheim hat unter Christian Ilzer zuletzt echt einen verbesserten Auftritt hingelegt. Im Bundesligaspiel Nummer 555 für die TSG hat man sich 3-mal aus einem Rückstand gegen Leipzig zurückgekämpft und am Ende sogar mit 4-3 gewonnen. Und besonders spannend dabei, die TSG hat sich richtig laufstark gezeigt in Sachen Sprints, sowohl insgesamt als auch Sprints auf das gegnerische Tor zu. Hat man jeweils Saisonbestwerte für die TSG hingelegt. Also Ilse anscheinend jemand, der viel über Laufarbeit kommt. Und es gibt in dem Spiel 2 ausgerechnet Faktoren. Beide spielen in der Schaltzentrale, also quasi im direkten Duell. Bei Mainz ist es Spielmacher Nadiam Amiri, Ex-Hoffenheimer, ist bei Hoffenheim groß geworden früher. Bei der TSG Hoffenheim ist es der jetzt wieder ins Mittelfeld gerückte Anton Stach, ist Ex-Mainzer, ist bei Mainz den Schritt von Fürth in die Bundesliga geschafft, ist da für die Spiel den Spielaufbau zuständig. Und da bin ich mal gespannt, wie es sonst so personell quasi im direkten Duell. Bei Mainz ist es Spielmacher Nadiem Amiri, Ex-Hoffenheimer, ist bei Hoffenheim groß geworden früher. Bei der TSG Hoffenheim ist es der jetzt wieder ins Mittelfeld gerückte Anton Stach, ist Ex-Mainzer, ist bei Mainz den Schritt von Fürth in die Bundesliga geschafft, ist da für den Spielaufbau zuständig. Und da bin ich mal gespannt, wie es sonst so personell aussieht bei Mainz und Hoffenheim, Tim. Ja, auf Mainzer Seite ist erstmal zu erwähnen, dass Vidovic eine Sprunggelenks-OP hinter sich hat und jetzt erstmal Pause hat. Fraglich noch Onisivo und Viper, die in Kiel gefehlt haben. Rückkehr bei beiden möglich, muss man aber noch wahrscheinlich erst die PK abwarten. Ja, Henriksen hat sich nach dem 3-1 gegen den BVB entschieden, dann seine Startelf nicht zu verändern. Gegen Kiel dann direkt der nächste klare Erfolg, 3-0. Spricht also einiges dafür, dass er die Startelf erneut unverändert lässt. Er hat auch bewusst davon gesprochen, dass er eben allen Spielern zeigen will, dass sie eben eine Chance haben. Daher wurde dann auch die Abwehr nicht verändert, obwohl eben ja auch einige Hochkaräter zurückkamen. Sehr bitter für Jens, Leitsch und Hans Olsen, wenn man sich das mal so bewusst macht. Die drei Namen, das klingt auch nach einer richtig guten Bundesliga-Dreierkette. Aber eben alle haben das Nachsehen. Das auch gut gemacht und jetzt kann er sich erstmal nicht weiterempfehlen. Weiterhin Ausfälle Lenz, Bebu, Kabak, Prömel, Grilic, wie auch zuletzt. Fraglich noch Max Morstedt, beim letzten Mal verletzt gefehlt. Noch ist nicht klar, ob er fit wird. Bei Grilic gibt es noch das Zusatzthema. Der hat, wie zu lesen war, wurde ihm auch schon gesagt, dass es für ihn schwierig wird mit dem neuen Spielstil unter dem Trainer Ilzer. Ja, da passt er nicht ganz so hin. Ist ein bisschen langsamer in seiner Spielweise, jetzt auch noch verletzt. Also da bahnt sich eine klare Trennung an. Wir haben gesehen, dass Ilzer das System umgestellt hat, erwartungsgemäß mit Viererkette, hat spielen lassen, wie man das in Graz von ihm kannte. Zwar gab es dann 3 Gegentore gegen Leipzig, aber eben auch die 4 eigenen Treffer, direkt den ersten Sieg. Dass da so schnell auch klare Veränderungen im Spiel zu sehen waren, das ist ja schon durchaus beeindruckend. Da hat er jetzt nicht viel Zeit, was zu verändern. Einige große Gewinner haben sich auch schon abgezeichnet. Adam Lozek, der den Doppelpack erzielt hat. Alexander Prass, der hat schon unter Ilzer in Graz als Linksverteidiger gespielt, ist wieder reingekommen. Und der anfangs des Podcasts schon besprochene Tabakovic, der starten durfte, sprach jetzt auch erstmal einiges dafür, die erfolgreiche Startelf unverändert zu lassen. Aber klar ist, wegen der Bülter-Verletzung, ein Wechsel ist mal mindestens zwingend. Wer ihn ersetzt, dürfte klar sein, denn Brun Larsen hat als Einwechselspieler mit Tor und Vorlage mächtig Eigenwerbung betrieben. Daher sollte er diese Position auch übernehmen dürfen. In der Abwehr macht auch noch Akpoguma Druck auf Nsoki, Berisha und auch vielleicht dann jetzt, wenn er fit ist, Morstedt auch auf Tabakovic. Ein bisschen hängt es auch da wieder von der Europa League am Donnerstag ab. Da kann ja auch rotiert werden. Vielleicht machen da andere auf sich aufmerksam. Vielleicht verletzt sich noch jemand, müsst ihr wie üblich ein Auge drauf haben. Erwähnen will ich auch noch mal Tom Bischoff, der generell gerade eine sehr gute Entwicklung durchmacht, dessen Vertrag am Saisonende immer noch ausläuft. Natürlich bemühen sich die Hoffenheimer, mit ihm zu verlängern, aber es gibt schon jetzt viele Interessenten. Interessant fand ich, es war zu lesen, Leipzig ist darunter, auch die Frankfurter sind natürlich darunter. Ich habe mich gefragt, warum lese ich noch nichts über den BVB? Beim BVB muss man da immer wirklich erst das erste A-Länderspiel schon absolviert haben, bevor man in Frage kommt. Ich finde, das ist auch eigentlich auch jemand, der ein Transfer, der für Dortmund mega interessant sein müsste. Ich würde ihn gerne sehen, wenn man ablösefrei Bischoff holen kann. Also für alle, die da oben stehen, muss das eine Priorität sein, zu gucken, ob man den nicht zu sich lotsen kann. Finde ich einen super Spieler. Auf jeden Fall, also würde ich auf jeden Fall mitgehen. Und die Eintracht ist ja auch schon seit Sommer dran. Sie hat ja auch versucht, ihn im Sommer schon direkt zu kriegen für Ablöse. Da hat Hoffenheim sich quergestellt. Ich glaube halt, bei Bischoff ist wieder das Problem, ist halt wieder ein Achter für Dortmund. Ne? Also das macht es wieder ein bisschen schwierig. Ist wieder eher ein offensiverer Typ, der dann eigentlich ja nicht so gefragt ist. Da ist halt auch die Frage dann quasi, ist Dortmund nicht interessiert oder hat Bischoff vielleicht auch gesagt, nee, das in Dortmund, das möchte ich dann vielleicht auch nicht, weil da die Konkurrenz bei dem, was ich spiele, dann doch zu groß ist. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Dortmund da schlechte Karten hat, aber ich stimme dir zu, bei so einem Spieler, so talentiert, so gut in Form, würde mich wirklich sehr überraschen, wenn Dortmund da nicht zumindest Interesse hätte. Ist das nicht eigentlich in Frankfurt aber auch ein bisschen so? Also ich meine, die haben doch im zentralen Mittelfeld da auch schon so Leute wie Larsson. Dann haben sie doch noch den Højlund dazu, den man auch schon für die Zukunft da noch irgendwo einplant. Also ist das nicht auch schon in Frankfurt auch nicht gerade leicht, oder? Na, man hat halt vor allem Larsson, der aktuell mehr oder weniger gesetzt ist. Und dann, ja, drumherum ist viel Improvisieren immer dran. Also Götze mal Achter gespielt, Tuta jetzt viel Doppelsechs gespielt. Ne? Aber das Ding, was bei Frankfurt auch dazu kommt, ist, dass Larsson halt auch einfach gehen könnte. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass man Larsson im Sommer verkauft und dann wäre das für Bischoff natürlich eine offene Stelle, wo er reinpreschen kann. Ja. Ja, schauen wir mal. Wird eine spannende Personalie auf mit Blick auf den nächsten Sommer, was denn da beim Bischoff passiert. Reden wir mal über die Empfehlungen. Bell 3,4, er ist drin geblieben und steigt im Wert. Im Moment dann da in der Abwehrkette ein wichtiger Faktor bei den Mainzern. Ein anderer Verteidiger wird von mir gleich auch noch gewürdigt in der Top 3. Und nennen würde ich noch Hong für 1,6. Der war zuletzt der erste Einwechselspieler. Dafür ist er dann ganz günstig. Wenn er mal reinkommt und ein Tor macht, kann da auch noch was gehen. Auf Hoffenheimer Seite, ja, Logic 9,3. Nicht gerade billig, aber ist das jetzt vielleicht der Moment unter dem neuen Trainer, dass er richtig durchstartet mit dem Doppelpack im ersten Spiel, da direkt überzeugt? Also da kann was gehen. Prass, wie gesagt, 4,2 dürfte gesetzt sein. Brun Larsen auf jeden Fall holen für 2,4 nach der Leistung und jetzt der Bülter-Verletzung. Sehr, sehr interessanter Spieler. Morstedt für 1,7, auch nicht unspannend. Ilze hat ihn auch gelobt, vielleicht nach Verletzungen, jetzt wenn er die überstanden hat, immerhin ein Einwechselspieler, da direkt überzeugt. Also da kann was gehen. Prass, wie gesagt, 4,2 dürfte gesetzt sein. Brun Larsen auf jeden Fall holen für 2,4 nach der Leistung und jetzt der Bülter-Verletzung. Sehr, sehr interessanter Spieler. Morstedt für 1,7, auch nicht unspannend. Ilze hat ihn auch gelobt, vielleicht nach Verletzungen, jetzt wenn er die überstanden hat, immerhin ein Einwechselspieler. Da bei Hoffenheim könnt ihr derzeit den einen oder anderen Schnapper machen, finde ich. Ich glaube auch daran, dass es wieder torreich wird. Einfach, ich denke, das wird jetzt ein bisschen am Anfang einfach typisch Hoffenheim sein und dass sie unter Ilse den nächsten Sieg holen und 3-2 in Mainz gewinnen. Ja, daran glaube ich noch nicht ganz. Also ich glaube auch nicht an den Mainzer Sieg. Also das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das wird ein Spiel auf Augenhöhe sein, in dem sie beide sich reinfighten werden, beide sehr laufstark, beide viel unterwegs. Ich tippe auf ein 1-1 Unentschieden, aber es könnte in beide Richtungen kippen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags. Der erste FC Heidenheim empfängt Eintracht Frankfurt. Die Eintracht profitiert aktuell vom Toppmöller-Faktor. Nur Vater Klaus Toppmöller erzielte 1993-94 einen besseren Saisonstart. Stark dabei, was zumindest das die Ergebnisse angeht. Die Heidenheimer wiederum in einer kleinen Krisenphase. 6 Spiele ohne Sieg, zuletzt 3-mal in Folge verloren. Frank Schmidt und seine Jungs hoffen da auf den Turnaround. Und wenn ich eines weiß über meine Eintracht, dann ist es, dass die eine echte Diva ist. Und die Diva vom Main ist da fast schon prädestiniert dafür, solche Spiele zu verlieren. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Beim Personal schauen wir erst auf die Heidenheimer. Busch und Nihus werden ausfallen. Pieringer, sehr, sehr spannend, wird am Donnerstag mit Sicherheit ausfallen. Er hat, nachdem er ausgewechselt wurde am Wochenende, verletzt, ist ihm auch im Rasen hängen geblieben. Schmerzen über der Achillessehne, also irgendwie Sprunggelenk, so die Ecke, irgendwo was. Und wird zumindest die Europa, also die Conference League verpassen. Fürs Wochenende ist er fraglich. Ich gehe nicht davon aus, dass er spielt tatsächlich. Und ja, für das Team von der Brenz läuft es momentan gar nicht so gut. International ist man stark dabei, das muss man sagen. Jetzt das Spitzenspiel fast schon in der Conference League-Tabelle gegen Chelsea, das große, große Highlight. Umso schwieriger ist dann irgendwie mit Sonntag, weil es ist dann halt nur die Eintracht, in Anführungszeichen, die da kommt im Vergleich zu Chelsea. Ihr solltet dringend darauf achten, wer Donnerstag spielt. Schmidt rotiert ja gerne, ihr wisst das. Das Spiel gegen Frankfurt ist eigentlich bei der aktuellen Tabellensituation fast wichtiger. Gewinnt St. Pauli, könnte man auf den Relegationsplatz rutschen. Aber es ist halt auch Chelsea, ne? Und es ist das Highlight-Spiel, auf das man seit langem wartet. Da jetzt mit einer B11 auflaufen, ist auch nicht das, was man will. Und sich dann irgendwie 6, 7, 8, 9, 0 abschießen lassen. Das wäre auch sehr, sehr ungeil, glaube ich, für die Heidenheimer Moral. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht wird es auch das erste Mal, dass wir wirklich zweimal voller A11 gegeneinander sehen. Am Donnerstag und am Sonntag. Ist auf jeden Fall doof für Heidenheim, dass jetzt dieses Highlight nicht ein bisschen früher in der Saison liegt, sondern jetzt gerade in der Phase, in der es doof läuft, dann das kommt. Aber tja, man kann sich's nicht aussuchen. Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Für die Eintracht, ich habe es gerade schon gesagt, läuft es besser, auch personell. Amenda wird ausfallen, Højlund und Christensen sind beide zurück im Training. Für beide kam Bremen zu früh, beide könnten aber auch reinrücken. Vor allem Christensen wird dann natürlich sehr, sehr spannend sein, ob er wieder in die Startelf rückt oder ob Collins sich auf der Rechtsverteidigerposition behaupten kann. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht spielt einer in der Europa League und einer am Wochenende, da müssen wir mal schauen. Außerdem Larsson kam gegen Bremen so ein bisschen angeschlagen, nur von der Bank. Ich gehe davon aus, der wird in der Europa League starten, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dann wird es am Wochenende wackelig. Und Listesch hat auch am Wochenende angeschlagen gefehlt, aber ist sowieso eigentlich kein Kaderkandidat bei der Eintracht. Die SGE ist Zweiter, der Start läuft super. Die Ergebnisse sind überragend, also da kann man sich eigentlich gar nicht beschweren. Spielerisch ist es doch lange nicht herausragend. Also gegen Bremen war es ein sehr launisches Spiel, wenig Dominanz, sehr wackelig, man hat viel kämpfen müssen hinten raus. Man hat es über die Zeit gebracht, das hat man in den letzten Jahren sehr, sehr oft nicht. Da hat man sehr, sehr oft so 50-50 Spiele eher verloren oder so, ich würde mal sagen 51-49 Spiele. Man war schon besser und hat verdient gewonnen, würde ich behaupten. Das dürfte gegen Heidenheim jetzt wirklich wieder schwierig werden. Man muss solider werden, man muss wirklich, darf denen keine Momente geben, die Heidenheimer, denn da haben auch die Bayern schon in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, dass es schwierig gegen die, den darf man keine 10 Minuten Pause geben irgendwie in seinem Anlaufen, in seiner Arbeit. Das könnte spannend werden. Beim Personal, für mich vor allem extrem spannend bei Heidenheim natürlich. Matthias Honsack, 3,56 Millionen, 4 Punkte pro Spiel, ist zurück in starker Form, hat zuletzt getroffen, wegen der Pieringer Verletzung, außerdem natürlich die Stürmer spannend. Maxi Breunig, 2,62 Millionen, Kaufmann, 1,22 Millionen. Ich vermute, einer spielt am Wochenende, einer am Donnerstag. Das heißt, ihr solltet schauen, wer gegen Chelsea ran darf und den anderen dann vielleicht eher fürs Wochenende einsammeln. Bei der Eintracht habe ich gerade schon gesagt, Christensen, 3,78 Millionen, könnte spannend sein, ist aber riskant. Collins war richtig, richtig gut zuletzt und könnte das auch behaupten. Der wiederum mit 5 Punkten pro Spiel auch eine Empfehlung ist, wenn ihr auch an ihn glaubt. Also da müsst ihr so ein bisschen schauen, auf wen setzt ihr. Ich glaube, Christensen wird die da reinrücken. Ich hoffe, Collins wird den Platz behalten. Ich bin da auch selbst sehr, sehr zwiegespalten. Also wirklich, wie gesagt, 50-50. Götze, 5,91 Millionen, ist richtig stark unterwegs. Und auch, das ist jetzt eine sehr, sehr spannende Personalie, Elias Giri hatte jetzt zuletzt wieder ein richtig krasses Spiel. 7 Punkte geholt. Vielleicht geht's für ihn jetzt mal diesen Punktedurchbruch, wie er früher in Köln war. 5,34 Millionen kostet er. Wenn er in diese Punkteregionen 7 Punkte häufiger kommt, wäre das ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Marktwert steigt, das Potenzial ist da. Da kann man auf jeden Fall reingehen. Also das wird auf jeden Fall spannend, personell. Beim Ergebnis, ich habe es gerade schon gesagt, es ist die Diva von Main. Diesen Punktedurchbruch, wie er früher in Köln war, 5,34 Millionen kostet er. Wenn er in diese Punkteregionen 7 Punkte häufiger kommt, wäre das ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Marktwert steigt, das Potenzial ist da. Da kann man auf jeden Fall reingehen. Also das wird auf jeden Fall spannend, personell. Beim Ergebnis, ich habe es gerade schon gesagt, es ist die Diva von Main. Ich glaube, man ist aktuell so gefestigt, dass ich wirklich sagen kann, ich gehe auf den Frankfurter Sieg, aber auf keinen Fall souverän. Ich tippe auf ein 1-2, also ein 2-1 Auswärtssieg meiner Eintracht. Ja, ich habe es irgendwie souveräner gesehen, weil ich irgendwie Heidenheim gerade leider nicht so viel zutraue, auch wenn ich sie ja mag. Aber ich sage, das wird ein 3-0 für Frankfurt. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freundlich mit zeigen. Da würde ich auf keinen Fall meckern und wäre wirklich extrem, extrem glücklich. Schauen wir mal, vielleicht macht dich dein Club ja auch mal glücklich. das klingt ja so, als wäre ich jetzt als Tabellenzweiter mit 23 Punkten nicht glücklich. Das stimmt, ja. Hohe Ansprüche als Bayernjäger. Genau, ja. Muss man gerecht werden. Ja. Ja, und das war's wieder mit dem Spieltag. Wir haben alle 9 Spiele durch. Natürlich gibt's jetzt in der Abwehr, welche Spieler haben uns da am meisten überzeugt? Jeder hat sich 3 rausgesucht. Du hast so ein bisschen schon geteased. Ich glaube, 2 hast du schon angeteased von den 3 Kandidaten. Wer ist denn auf deiner 3, Tim? Ja, auf der 3 gehe ich mal zum BVB. Rami Benzebaini, letzte Woche schon genannt. Ich bin gerade sehr begeistert von ihm. 6,1 Millionen kostet er, 39 Punkte, 3,9 pro Spiel. Er bleibt auch zum etwas höheren Preis eine Empfehlung. Im Moment klar gesetzt, zuletzt 2 Vorlagen gegeben. Er strahlt plötzlich da auch Gefahr nach vorne aus, ist defensiv stabil. Ein Gewinn für den BVB aktuell und auch für euer Comunio-Team, wenngleich ihm jetzt mit dem Bayern-Angriff natürlich eine große Probe bevorsteht. Aber mir gefällt es zu sehen, dass er, nachdem er ja auch eine sehr schwierige Phase in Dortmund hatte und auch schon bei vielen Fans fast unten durch war, jetzt gerade auch mal wieder ja Grund zum Jubeln hat und auch die Menschen überzeugen kann von sich. Das ist ganz schön für ihn. Kann ich auf jeden Fall mitgehen. Ich habe auch Ben Sabaini sehr viel gelobt im Spotcast Freiburg. Kurze Werbepause nochmal quasi für die Kollegen, für die Podcast-Kollegen hat Ben Sabaini sehr viel Lob von mir bekommen. Es war wirklich ein überragendes Spiel. Vor allem, wie er da beim ersten Tor in die Tiefe geht, als Linksverteidiger in die Sturmreihe stößt und da dieses Loch freizieht, das war schon richtig, richtig beeindruckend. Dazu dann noch diesen Außenriss-Assist gemacht, also Chapeau. Der scheint jetzt unter Sahin wirklich so einer der Gewinner zu sein, der wirklich auch sehr gut angekommen ist. Das hätte ich nicht gedacht. Also das funktioniert. Ich gehöre auch zu denen, die auf jeden Fall noch einen Linksverteidiger gefordert hatten. Deswegen, es ist zeugt auch von einer gewissen mentalen Stärke, dass er, dem wird er auch gemerkt haben, dass da immer so ein Rumoren war, wenn er eingewechselt wurde oder dass in Dortmund dann auch mal leicht gepfiffen wurde. Deswegen, hat er gut gemacht, sich daraus zu befreien. Ja, auf jeden Fall. An meiner 3 habe ich jemanden, wo ich jetzt persönlich nicht unbedingt hoffe, dass er weiter gut spielt, aber es ist halt leider so, dass er punktemäßig wirklich absolut überragt und das ist Willi Orban von Leipzig natürlich. 13,24 Millionen, also schon ein echtes Pfund, aber 7,78 Punkte pro Spiel. Mehr als einen Punkt im Schnitt besser als jeder andere Verteidiger. Ist weiterhin viel zu günstig. Er kostet 13,24 Millionen. 15 plus sollten da mindestens gehen. Wenn man sich anschaut, im Feldspielervergleich steht er auf Rang 7 in Punkten pro Spiel. Kleindienst auf 6 und Olise auf 8, jeweils 10 Millionen teurer. Also das ist wirklich, und das ist jetzt nicht so, dass das nur der Bayern-Bonus bei Olise ist, sondern auch Kleindienst, der sogar ein bisschen nur minimal besser punktet. Hier wirklich 10 Millionen mehr im Preis. Also auch wenn es ein Verteidiger ist, Orban, geht da rein und kauft den, wenn ihr es mit eurem Gewissen vereinbaren könnt, Leipziger zu kaufen. Das muss man wollen. Vielleicht ist auch deshalb der Preis günstiger, weil viele sagen, den kaufe ich nicht. Aber ich glaube, es gibt in jeder Community eigentlich Leute, die sagen, das ist mir egal, ich will nur das Spiel gewinnen. Da ist Orban auf jeden Fall jemand, der euch bei weiterhelfen kann. Das stimmt. Wenn ihr lieber günstig kaufen wollt, bei einem Verein, wo die meisten das wahrscheinlich mit ihrem Gewissen vereinbaren können, dann habe ich da auch jemanden für euch. Bei meiner Nummer 2 erstmal Grüße gehen raus an Carol Herrmann. Diejenigen, die schon lange den Podcast hören, die kennen ihn noch als Experten hier, quasi mein Vorgänger gewesen. Und er hat immer an diesen Mann geglaubt, Danny da Costa. 2,2 Millionen, 7 Punkte erst geholt, 2,23 pro Spiel. Aber wenn man jetzt die Lobeshymne von Bo Henriksen über ihn gehört hat, da muss man zuschlagen für diesen Preis. Henriksen sagte, als ich kam, war er eine Katastrophe im Training, aber er wurde besser und besser jedes Mal und jede Woche. Das ist eine großartige Geschichte mit ihm. Er hat seine Chance bekommen und sie genutzt. Das ist Wahnsinn. Er ist sehr stark, schnell, gut mit dem Ball. Er hat alles. Was für ein Lob. Das hört man selten über einen Spieler. Er ist jetzt also drin geblieben nach dem Sieg gegen den BVB, gegen Kiel beim 3-0 gut gespielt. Das heißt, der bleibt jetzt erstmal drin. Und mit dem könnt ihr nicht nur punkten, sondern dann auch noch ordentlich Geld verdienen. Wenn von 2,2 kann es dann noch ein ganzes Stück hochgehen auch im Preis. Ich liebe Danny da Costa ja auch sehr. Großer Fan auch schon aus Frankfurter Zeiten. Ich habe ein Trikot auch von ihm unterschrieben, hier rumhängen. Kann ich mich nur anschließen, dem Lob von Bo Henriksen. Auch wenn ich sagen muss, ich habe Danny da Costa schon für sehr viel gelobt. Gut mit dem Ball hätte ich, glaube ich, nicht benutzt. Ja, vielleicht ist auch mal phasenweise. Ne? Also ich weiß nur, dass Carol ihn als jungen Mann immer dachte, das wird einer in der Nationalmannschaft. Aber dann hat er es doch nie dauerhaft so zeigen können, wie es erhofft war. Mal schauen. Danny da Costa schon für sehr viel gelobt. Gut mit dem Ball hätte ich, glaube ich, nicht benutzt. Ja, vielleicht ist auch mal phasenweise. Ne? Also ich weiß nur, dass Carol ihn als jungen Mann immer dachte, das wird einer in der Nationalmannschaft. Aber dann hat er es doch nie dauerhaft so zeigen können, wie es erhofft war. Mal schauen, ob es jetzt auf seine älteren Tage dann doch ein bisschen stabiler wird. Vielleicht lernt er noch was dazu. Sein Humor ist auf jeden Fall nationalmannschaftswürdig. Wenn wir uns da erinnern an das Interview mit sich selbst zum Beispiel, das war. Habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ja, Danny da Costa ist schon ein sehr, sehr cooler Typ. Also mag ich auf jeden Fall auch. Ich kann die Fragen und Antworten selber geben. Also bin ich froh, dass wir eine Runde weiter sind. Ja. Finde ich es cool, dass die Fans uns so unterstützen. Ja, finde ich auch sehr cool. Und wer ist deine Nummer zwei? Ich habe mich auch für einen Außenverteidiger entschieden, beziehungsweise einen Rechtsverteidiger, der nicht rechts spielt. Das passt ja genau über den Da Costa, der spielt ja Innenverteidiger. Meiner spielt links aktuell Joachim Mehle beim VfL Wolfsburg. 4,74 Millionen, 24 Punkte geholt, 4,8 Punkte im Schnitt. Ist verletzungsanfällig, ja, aber richtig. Auf jeden Fall. Und auf meiner Eins wollte ich noch Bezug nehmen. Du hast gesagt, Willi Orban zu günstig für seine Punkte. Das gilt für mich erst recht für Erik Smit. 7,6 Millionen ist er wert, 59 Punkte geholt, 5,36 pro Spiel. Auch ein richtig klarer Preis-Leistungs-Sieger. Spielt bei einem Abstiegskandidaten. Punktemäßig gehört er trotzdem zu den besten Spielern in der Bundesliga, in der Abwehr. Da könnte er also bedenkenlos reingehen. Wenn Smith bei einem Top-Club spielen würde, dann wäre er 5 Millionen mehr wert. So kriegt ihr den also richtig günstig und auch damit entsprechend Punkte. Ja, da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Also wir hatten das Thema ja vorher schon, Smith auf keinen Fall verkaufen, auf jeden Fall einkaufen. Das ist überragend. Ich habe ihn auch in meinem Communio-Team, also führt für mich kein Weg dran vorbei. Bei meiner Eins bin ich ein bisschen aktueller unterwegs. Über ihn haben wir heute auch schon gesprochen. Ist aktuell absolut on fire, und zwar Marvin Friedrich. 4,21 Millionen, ein bisschen günstiger also als deine Nummer Eins. Mit 3,71 Punkten pro Spiel, wobei die davon beeinflusst sind, dass er halt am Anfang so ein paar Einsätze hatte in der Einwechslung mit 0 und 1 Punkt. 5,2 Punkte pro Spiel holte er in der Startelf im Schnitt. Also sogar ähnlich stark, wie ein Erik Smith jetzt über die Saison geholt hat. 10 Punkte gegen St. Pauli geholt. Was für ein Auftritt das war. Zweimal in Folge Kicker-Elf des Spieltags gewesen. Also Elvedio wird da, glaube ich, erstmal nicht dran vorbeikommen. Das haben wir vorher schon gesagt. Das Lob kommt von allen Seiten, vom Trainer, vom Kicker, von Fans, von allen. Und die Communio-Punkte, die stimmen auch. Also für mich aktuell der vielleicht heißeste Innenverteidiger auf dem Markt. Ja, auch jemand, wo man dann wahrscheinlich mal sagen muss, starke mentale Verfassung auch, weil der ja zwischendurch auch wieder komplette Fehleinkauf galt und gar nichts geleistet hat in Gladbach, dann so jetzt zurückzukommen. Respekt. Ja, in jedem Fall. Also Marvin Friedrich hatte da, war ja ein Hütter-Transfer, hat aber unter Hütter es nicht so ganz geschafft. Und danach war er dann sowieso raus unter Farke, weil der ja Ballbesitz-Fußball gespielt hat und Friedrich halt mit Ball nicht so gut ist. Aber jetzt Ioane, das ist wieder ein Fußball, da passt er eigentlich ganz gut rein und kann da so ein bisschen seine Diagonalbälle schlagen, da ist er nicht schlecht drin. Und ansonsten ist er halt vor allem der hinter Itakura aufräumt. Und das funktioniert als Duo wirklich herausragend. Ja, und damit haben wir unser Programm für heute auch wieder erledigt. Wir haben alle 9 Spiele besprochen, wir haben eine Top 3 besprochen. Und eigentlich bleibt mir nicht mehr viel übrig, als dir sehr herzlich Danke zu sagen, Tim. Es hat mir wieder einen riesigen Spaß gemacht mit dir. Ja, gleichfalls. Hat Spaß gemacht, danke dir. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob das Wochenende hält, was es verspricht. Ja, es hat einiges Gutes versprochen und vor allem Dortmund-Bayern hier wird, also es wird sportlich bestimmt auf jeden Fall spannend, da bin ich mir sicher. Und wenn einer 5-0 gewinnt, ist ja auch geil, also egal wer, wird ja, auf jeden Fall cool. Ja, für beteiligte Fans natürlich wahrscheinlich nicht, also das könnte natürlich bitter werden, ja, aber wird auf jeden Fall, glaube ich, vor allem für Neutrale, glaube ich, mal wieder ein richtig spannendes Wochenende sein. Das glaube ich auch, ja. Ja, und dann, nachdem ich bei Tim bedankt habe, natürlich, der Dank geht an euch, unsere Zuhörer, die uns hier Rezensionen schreiben, die uns Zusendungen schicken, Fragen schicken und natürlich auch einfach nur die Leute, die wirklich viel zuhören. Das macht uns wirklich eine Riesenfreude, für euch hier zu podcasten. Das war's für heute und ich sage tschüss. Tschö. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Von hier. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist so ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen. Weg. Alle weg. Ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist so ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.